Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, dobry wieczór. Hallo. Ja, zum 301. Mal. Gegen die Machtergreifung der, was hast du geschrieben? Arschgeigen. Arschgeigen, genau. Also ich würde den Stream vom Chris schon mitzählen. Der hat sich so viel Mühe gegeben für den schönen Zusammenschnitt. Also wäre das jetzt 302. Nee, weil das ist ja ein Zusammenschnitt, ist ja kein Streampreis. Okay, gut. Nee. Dann ist es 300a. Mit was fangen wir denn an? Vielleicht mal mit einem Thema, über das wir lange nicht mehr geredet haben. Oh. Ist das dieser komische Virus, von dem habe ich auch schon mal gehört? Soll aber nicht so schlimm sein, eigentlich nur wie so eine Grippe oder so. Psst. Moment, ich channel nur Jens Spahn von vor 3 Monaten. Was soll ich denn machen? Ja, oder die Hot Show oder. Damals waren noch alle rechts, die daran geglaubt haben, sozusagen. Ja, das ist wirklich humorig, ne? Wie das, wie die Rechtsradikalen gerade ständig auch ihre Position wechseln, ja. Mal Impfgegner, mal das, mal Freiheit, mal. Überall sind die dabei, wo es irgendwie, ne? Ist schon irre. Computerspiele, die haben es drauf, diese Rechtsradikalen. Die wissen, wie es geht, wenn man die Gesellschaft zersetzt. Ja. Irre. Ja, die sind nämlich nirgendwo, ne? Ist auch schade drum. Ja, was ist denn hier mit den Antibody-Tests? Ja, in diesem Artikel, da werden einige Daten zu den Antikörpertests mal besprochen. Das sind hauptsächlich Sachen, die in Amerika schon auf dem Markt sind und in Europa noch nicht. Aber einige von denen sind in Europa schon auf dem Markt. Hintergrund des Ganzen ist, dass man ja das vielleicht angedacht ist, einen Immunitätsnachweis einzuführen, welcher Form auch immer. Ähnlich wie die Sache mit der Impfpflicht wurde das jetzt auch erstmal vom Spahn an den Ethikrat überwiesen. Und der lässt sich da nochmal was zu ausfertigen. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, da ist eine Grafik, da wird an sich schon direkt klar, wo das Problem ist. Das Problem sind einfach die Standards, die dort gesetzt werden und dass die Präparate unterschiedliche Eigenschaften haben. Hier sehen wir haben Präparate, die sind, es wird halt Sensitivität und Spezifizität in diese Kategorien aufgeteilt und es gibt auch noch eine andere Aufteilung. Aber die ist, denke ich mal, ziemlich klar, wie valide ist der Test, in wie vielen von 100 Fällen gibt der Test ein falsches Ergebnis und dann halt im zweiten Schritt nochmal, in wie viel von diesen 100 Tests ist das Testergebnis dann auch wirklich richtig. Und es wird nicht ein anderer Antikörper entdeckt oder es wird ein Antikörper nicht entdeckt. Und hier sehen wir haben hier Schwankungsbreiten je nach Präparat von 100% bis zu 88%. Ja, oder 90%, 100%, ja, das schwankt halt alles sehr und deswegen ist es kein 100%iges System, auf das man eine Art von Immunitätsnachweis wirklich aufbauen kann. Ich habe jetzt aber im Reiseforum gelesen, das ist der Knackpunkt an der ganzen Angelegenheit. Dass jemand berichtet hat, man muss sowieso, wenn man Antibody- oder Antikörpertest macht, dann muss man auch irgendwie noch einen Verifizierungstest machen oder sowas. Ja, also das ist halt die zweite Komponente, wenn du noch ein bisschen runterscrollst. Ich weiß nicht, ob es da um diesen Verifizierungstest geht, aber das ist auch nochmal so eine Tabelle. Da geht es halt, ja, da sieht man hier, die Testkriterien sind halt auch teilweise unterschiedlich, ja, und wir sehen hier einfach die Fehlerquotienten der ganzen Angelegenheit nochmal. Oh mein Gott. Verzeihung, das, was du meintest, das kommt hier doch gar nicht drin vor, aber das hat wahrscheinlich einfach was mit dem Testzeitraum zu tun. Weil die wollte ich nur angemerkt haben, dass es im Prinzip nochmal dadurch auch ein bisschen spezifiziert wird und vielleicht auch ein bisschen die Genauigkeit dann zunimmt. Ich meine, bei 50%, wie es hier steht, das ist natürlich nicht wie ein Verlust. Ne? Ja, ne? Das ist halt der Punkt. Es gibt da einfach unterschiedliche, diese Tests funktionieren nie wirklich hundertprozentig, also 100% in diesem Ergebnis muss man auch mit Vorsicht genießen, aber darauf kann man kein System von Immunitätskontrollen drauf aufbauen. Ja, was man damit wahrscheinlich feststellen kann, ist, wenn irgendwelche Herde ausbrechen oder so, ne? Das wird man dann merken oder so. Ja, nein, es geht ja hier um die Antikörper, die du hast, nachdem du die Krankheit hattest, mit der Prämisse, dass man davon ausgeht, wenn du die Antikörper hast, dann bist du nicht in der Lage, dich wieder anzustecken und andere anzustecken. Das ist ja auch noch nicht so hundertprozentig klar, ob das wirklich so funktioniert. Und was halt auch noch nicht klar ist, wie die zeitlichen Abstände sind. Wie lange sind diese Antikörper zu messen? Mindestens 6 Wochen? Bis zu 6 Monate? Aber sind Werte zurückgezogen? Ist, und wie, wie, ne? ist halt, wie verhält es sich damit, wenn man es nachweisen kann, heißt das, dass man auch wirklich nicht mehr infektiös ist oder nicht? Und heißt das, dass man sich nicht wieder anstecken kann oder nicht? Ja, scheint so. Ja, ne? Also Touré hat ja ein Spiel gemacht, wo das Gegenteil irgendwie rauskam, dass eben, dass die Leute sich doch wieder infizieren oder so, aber das haben sie zurückgezogen, hatten irgendwie einen Datenfehler drin oder so. Ja, aber in die andere Richtung gibt es halt auch noch keine stützenden Erkenntnisse. Und der Punkt ist ja der, nehmen wir an, jemand infiziert sich, durchläuft die Krankheit, hat Antikörper und dann nach 6 Monaten macht er nochmal einen Antikörpertest und hat weiterhin Antikörper, aber nur noch so wenige, dass er sich doch wieder neu anstecken kann. Mhm. So, und diese ganzen Unsicherheiten machen einfach ein System von einem Immunitätsnachweis, der sich auf diese Technik stützt, einfach nicht praktikabel, meiner Meinung nach. Ad absurdum, könnte man auch sagen, glaube ich. ja, die Kanadier möchten aber die Wirtschaftshilfen, die sie für die, ja, oder nach der Krise sozusagen sich vorgenommen haben, den Firmen zu gewähren, ja, an ganz harte Green Deals, an ganz harte Klimaschutzauflagen binden. Ja, so machen die es in Kanada. Da hat das Fracking wahrscheinlich nicht mehr so viel Chance, sag ich mal. Ich glaube, das sind in Kanada jetzt ziemlich viel, machen jetzt ziemlich viel eigentlich. Ja, und hier werden noch ein paar Beispiele beschrieben und so. Dass es hier einem eben, der hier aus Deutschland kommt, ganz gut geht. Ja, aber dass eben auch viele Firmen darunter leiden werden. So ganz allgemein habe ich den Eindruck, dass die Hilfen irgendwie den großen Firmen zukommen. Kann das sein? Also jetzt nicht nur in Kanada, auch bei uns so. Außerdem, ja, auf jeden Fall. Außerdem gibt es wohl auch Förderungen für Öl- und Gasunternehmen, wie hier drin steht. Aber Trudeau hat schon gesagt, dass das ja nur gute Öl- und Gasunternehmen sind, die sowieso schon so viel für Umweltschutz tun. Ja, also zum Beispiel wahrscheinlich nicht Frecken oder so. Ne? We're sorry. We're really sorry. Ja. Terribly sorry. Arbeitslosigkeit ist schon um das Doppelte, um 100% gestiegen, von 7 auf 13 oder so. Ja, wie in Amerika und in Kanada versuchen halt Leute, diese Sachen an solche politischen Bedingungen zu knüpfen. Ich nenne es jetzt einfach mal politisch. So, und in Deutschland, ja, natürlich, ist es auch nicht anders, wie man hier sieht bei der Frau Göring-Eckardt. Hat du das auch eingereicht, ja? Ich auch. Nö, aber ich habe jetzt einfach mal Amerika noch mit in den Topf geschmissen. Weil, ja, aber ist ja völlig richtig, ne? Der Gedanke kam mir auch so. International koordinierte Angelegenheiten. Es ist eben an Bedingungen geknüpft, ne? Und die Göring-Eckardt hätte das eben gerne an andere Bedingungen geknüpft, eben an feministische. Ja, ich meine, was auch immer man davon hält, was der Trudeau da macht in Kanada. Aber das ist sicher noch sinnloser, oder? Ich weiß es nicht. Was soll das? Ne? Es gibt ja auch solche Gesetze schon ziemlich viele, dass irgendwelche Aufträge europaweit nur vergeben werden an Firmen, die so und so durchgegendert sind und so weiter. Also gibt es ja überall schon Auflagen. Und das sehe ich, also. Ich finde das vor allem ganz schön kaltschnäuzig. Also ich verstehe den Trudeau da noch deutlich eher als die Frau Göring-Eckardt. Wenn die Grünen sich jetzt so positioniert hätten und gesagt hätten, wir müssen sehen, dass dieses Geld halt irgendwie auch eine ökologische Note hat, dann hätte ich das vielleicht sogar schlucken können sozusagen. Aber jetzt zu kommen, das muss eine feministische Note haben. Wenn die Grünen auch angebracht oder so, könnte man vielleicht meinen. Aber ja. Was ist das für ein Unsinn? Ja, feministischen gleiche, Impuls, Neustart nutzen. Was Sie jetzt wieder erzählen, ist dasselbe, was wir jetzt schon die ganze Zeit, also jetzt in den letzten Tagen auf jeden Fall hören, was eigentlich eine Wendung ist von dem, was Sie davor gesagt haben. Weil ursprünglich hieß es ja, Frauen sind überhaupt die allerbesten und die machen jetzt nur noch die Sachen, die sinnvoll sind und die gebraucht werden. Alles andere ist Männerkrempel sozusagen. Und jetzt halt Turnaround, 180 Grad. Frauen sind die Opfer von allem und verlieren ihre Jobs und so weiter und so fort und brauchen jetzt eine besondere Unterstützung. Ich meine, also mich erinnert es schon an Umvolkung und Ähnliches, wenn dann von diesen Leuten immer wieder diese Retraditionalisierung ins Spiel gebracht wird. So eine völlige Verschwörungstheorie, weil wir jetzt Corona haben und deswegen müssen die Frauen zurück nach 1950. Da müssten wir alles gegen tun. Das ist schon wahnhaft für mich. Also. Ja, genau. Da hatte ich auch jetzt die Woche, es gibt so einen Podcast von der Welt, der wird gemacht von dieser einen Feuilletonistin, die eigentlich schon ganz gute Artikel über feministischen Blödsinn geschrieben hat. Aber ja, da ging es jetzt um den Herrn Membe, da kommen wir ja gleich auch noch zu. Ich will da jetzt noch nicht zu viel vorgreifen, aber auf jeden Fall war da auch Seitenthema mit Joko und Klaas und diesem Krempel von letzter Woche. Und ja, da kam auch dieses Wort Retraditionierung und irgendwer Traditionalisierung und irgendwer hätte darüber geschrieben und so weiter und so fort. Das wurde auch irgendwie für voll genommen. Ich mir auch gedacht hatte, ja, also soweit ist es schon alles gelaufen. Also ich meine, Leute, die eigentlich noch am vernünftigsten sind, aber auch die Hälfte von dem ganzen Krempel irgendwie gefressen haben, macht einen echt fertig. Ja, über den Algorithmus, ich weiß es. Also, wie verbreiten sich Verschwörungsvideos und Verschwörungsmythen in sozialen Medien? Anders als glaubwürdige Corona-Inhalte. Das war Ah, von fuck, das ist Lars. von mir. Sorry, sorry, sorry, sorry. Natürlich Vernetzung, Fleißarbeit. Ja, genau, also, Vernetzung und Fleißarbeit, deshalb verbreiten sich die Sachen so gut. Man hat hier verglichen mehrere verschiedene YouTube-Videos. Einmal eins von Mai Tai Nguyen Kim, also diese MyLab-Geschichte über die wahrscheinliche Dauer der Pandemie. Ein Video vom Virologen Hendrik Streeck, der die Maßnahmen der Regierung kritisiert hat. Dann ein Video von CanFM. Und ein Video von einem Publizisten namens Ernst Wolf, der über die Pandemie als gezielte Maßnahme zur Beeinflussung der globalen Finanzmärkte schreibt. Jetzt muss man sagen, das Meiler-Video hat 6,2 Millionen, der Streeck hat 5,8 Millionen, Jepsen 3,3 und Ernst Wolf 2,1 Millionen Aufrufe. Und Korrektiv hat gesagt, dass verschwörungstheoretische Inhalte in Deutschland ihren Ursprung vor allem auf YouTube haben und dann über WhatsApp und Facebook verbreitet werden. Viele Kanalbetreiber wie Jepsen oder Wolf sind seit Jahren in der Szene der alternativen Medien aktiv und nutzten die Corona-Krise, um aus dieser Filterblase auszubrechen und mit ihren Inhalten auch Menschen zu erreichen, die bislang nicht mit Verschwörungsmythen in Kontakt kamen. Und dann hat man mit einem Tool namens Crowdtangle geschaut, wer die Videos verbreitet hat. MyLab wurde vor allem von verifizierten Accounts, großen Online-Medien und den Nachbarschaftsgruppen geteilt. Das Video von Hendrik Streeck, radikale Oppositionsgruppen aus dem Umfeld von Pegida und Mahnwachen, aber auch Was sie AfD-Politiker alles teilt das Video. wissen, also. CanFM und Ernst Wolf wurden unmittelbar nach Erscheinen von einer großen Zahl obskurer Verschwörungsseiten auf Facebook geteilt. Seiten, auf denen sich über die überzeugte Anhängerschaft von Mythen wie Chemtrails, NWO und QAnon vernetzen. Oh mein Gott. Die Crowdtangle-Daten zeigen, dass die Verbreitung des CanFM-Videos nach wenigen Tagen massiv abgenommen hat. Die erfolgreichsten Posts stammen alle vom 4. Mai, dem Tag, als das Video online ging. Nein, doch. Oh. Das Video ist am Anfang seiner Lebensdauer am viralsten. Das ist ja nicht zu glauben. Wie gut, dass wir das Korrektiv und dieses Crowdfanger-Tool haben. Sonst, Ernst Wolf und CanFM weisen eine deutlich höhere Interaktionsrate als die anderen Inhalte auf. Also wie viele Likes, Kommentare und Shares sie pro Videoaufruf erhalten. Ja, also. Die Anhänger von Verschwörungstheorien sind demnach deutlich aktiver beim Teilen von Inhalten als reguläre Nutzer. Das sorgt für Reichweite und zeigt, dass hinter viralen Erfolgen oft harte Arbeit und über lange Zeit gewachsene Netzwerke stecken, die diese Inhalte auf Kommando verbreiten. Diese endlosen Aufrufe der Ideologen, ihre Videos zu teilen, wirken bei dieser Zielgruppe. So konnte Ken Jebsen innerhalb von 48 Stunden beinahe 2 Millionen Aufrufe auf YouTube erreichen. Könnte nicht daran liegen, dass die Leute wegen dem Hin und Her irgendwie der Politik wegen Corona verunsichert sind oder Ja, glaube ich so. auch, wieder viel Glück momentan ist Corona-Thema sowieso. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es ja eine sehr einseitige Nachrichtenberichterstattungsfront gibt und vielleicht einfach auch Leute, die einfach mal eine andere Meinung hören wollen, auch wenn sie die nicht teilen und wenn sie vielleicht auch denken, dass es Blödsinn, sie wollen einfach mal eine andere, sie wollen einfach mal eine andere Meinung hören, weil man kriegt ja nur den Einheitsbrei, egal wo man hinguckt. Ne? Ja, hauptsächlich. Und es wird ja auch gezielt ja teilweise eben gelöscht, gerade bei YouTube, was nicht WHO-konform ist oder so, ist ja auch angekündigt worden, dass es gelöscht wird. Und da fallen dann aber auch so Dinger drunter wie Markus Lanz und der Streeck und der Püschel da zu besuchen. Ne? Also diese Doktoren, der Streeck ist ja bekannt, der Püschel eben aus Hamburg, der die Obduktionen irgendwie so durchgeführt hat und forciert hat und dann ja auch einiges rausgefunden hat und so. Ich finde das schon auch sehr komisch, dass sowas gelöscht wird und dass es auch politisch verteidigt wird, irgendwie so argumentativ. Das geht mir total ab, irgendwie raff ich überhaupt nicht, wie man das machen kann. Und dann auch dieses, die endlosen Aufrufe der Ideologen, ihre Videos zu teilen, das ist schon, finde ich, unehrlich von den Leuten hier, weil ja, okay. So funktioniert halt YouTube. Click the bell, click the subscribe icon, turn off that pesky ad block, follow me on Patreon. Was weiß ich, das macht jeder. Teilt also, das, like das, macht irgendwie, was weiß ich. Ja. Das ist der Jepsen hat ja auch genug Output, sodass die Leute dann eben was zu teilen und zu klicken haben und so weiter. Und auch schön, seine Gastautoren angeht und so. Und auch schön, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich hier hinstellt und auf dem bösen Ken zeigt, ja, während er aus ihrem eigenen Schoß gekrochen ist. So. Ich finde sowieso, dass es irgendwie Gesinnungsschnüffelei ist. Ne? Was soll das? Aber ich muss jetzt ehrlich auch zugeben, ich habe mir gestern ein bisschen was von dem, oder was heute Morgen, von diesem neuen Jepsen-Video angeguckt von Me, Myself and Media, wo er doch wirklich sehr tief in die gleiche Kerbe schlägt, die eigentlich schon ziemlich ausgeleiert ist oder so, oder ausgetreten, der Pfad. Wie soll man sagen? Und das fand ich doch ganz schön Banane. Und aber die Zuschauer haben nicht drauf gezuckt. Also da war schon auch der überwiegende Teil immer noch, auch positiv so auf die als Reaktion. Auf das, was er da verzapft hat. Und das war nicht wirklich verzapft. Da war nicht mehr viel Wahrheit dran. So, das hat sich alles zusammengereimt. Naja, ich meine, Axel Stoll hat auch immer viele Daumen hoch bekommen. Ja, kann sein, ne? Aber es ist eben, er selber ist da auch ein bisschen ein Problemfall, finde ich, so mit seinen Autoren und so, das finde ich ja noch ganz gut, ne? Aber wenn er sich da vor die Kamera hockt und sich als Joker malt oder so, muss er sich nicht wundern, wenn er in eine Ecke gerät. Nicht in eine rechte Ecke, aber in eine komische Ecke auf jeden Fall, ne? In eine, der irgendwie komisch ist, ein komisches Zeug eben sich möglicherweise auch ausdenkt. Ich meine, dass sich auch das Gesicht angemalt. Hier haben wir mal einen anderen nachdenklichen Blick auf die Corona-Krise. Prominente rufen zur moralischen Revolte auf. Das tun ja viele Prominente momentan. Aber hier fand ich den Blickwinkel interessant. Es geht nämlich darum, dass alle notwendigen Energien müssen investiert werden, um die größere Zahl an Leben zu retten und den Zugang zur Behandlung für alle zu ermöglichen, heißt es in dem Appell, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Anzeige veröffentlicht und unter anderem vom Philosophen Jürgen Habermas unterzeichnet wurde. Der Wert des Lebens muss gleich für alle bleiben. Wer das zerbrechliche und schwache Leben der Älteren abwertet, bereitet einer Entwertung jeden Lebens den Weg, heißt es in dem Aufruf. Ziel müsse es auch sein, wegzukommen von der Institutionalisierung alter Menschen. Zu den zahlreichen Erstunterzeichnern des Appells gehören der frühere EU-Kommissionspräsident Prodi, Annette Schavan, der Erzbischof im norditalienischen Bologna und so weiter und so fort. In vielen Ländern tauche ein gefährliches Modell auf, das sich für ein selektives Gesundheitswesen ausspreche, in dem das Leben alter Menschen als zweitrangig betrachtet werde. Das ist ein Blödsinn. Was, wie meinst du das Blödsinn? Das sehe ich irgendwie nicht so. Wo macht er das denn fest? Als die richtig Schiss hatten am Anfang, ging es ja schon um Triage. Und in Italien ist das auch so. Also speziell die Triage ist überhaupt nicht vom Alter abhängig, habe ich jetzt so verstanden, dass es alle möglichen Kriterien gibt, aber das Alter eben nicht da reinspielen darf. Ja, whatever. Fahren wir fort. Sorry. In allen Kulturen findet sich weiterhin der Gedanke, dass die Generation alter Menschen ein Kapital sei. Wir dürfen die Generation nicht sterben lassen, die gegen Diktaturen gekämpft, sich in den Wiederaufbau nach dem Krieg gemüht und Europa aufgebaut hat. Wie gesagt, ich fand den sinnvoller als viele andere Appelle. Ja, ich habe immer den Eindruck, dass die Älteren auch selber sich bewusst sind über ihre höhere Gefährdung und sich auch entsprechend verhalten. Insofern, also meiner Meinung nach war mehr nie gewollt, so nur dass irgendwie die Leute, die Risiko haben, auch sich einem Risiko entsprechend verhalten oder so. Klar kann man denen entgegenkommen, indem man selbst eine Maske trägt zum Beispiel, aber ja, die Verantwortung sozusagen ist dann natürlich bei denen größer für sich selber auch, ist schon klar, ne? Ich weiß nicht genau. Ich finde, es ist ein fieses Streitthema. Und da will ich mich jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. So wie die Leute hier offensichtlich im Zoo in Dortmund. Nein, Quatsch. Da waren einige Besucher, die wohl ohne Masken gekommen sind. Und dann ist offensichtlich das Personal in Dortmund dazu der Meinung, dass es dann so gefährlich ist für die kleinen Katzen und kleinen Bären, glaube ich, weiß ich nicht genau. Für die kleinen Katzen, wenn die Menschen da ohne Maske kommen. Als wenn die jetzt die Tiere anstecken würden, ne? Das ist ja doch eher die Ausnahme, dass so ein Virus von Mensch auf Tier oder umgekehrt hüpft. Ja, hat es natürlich gegeben, aber es ist trotzdem die Ausnahme. Und dass der Virus auf eine Papaya gehüpft ist, das hat vielleicht auch irgendwie eine andere Ursache oder so. Ne? Ich finde es auf jeden Ja, Fall wenn ihr das ein ganze schönes, Konzept schönes umstellt. Beispiel, wie komisch das teilweise ist. Ich habe das ein bisschen Oder anders verstanden, nämlich so ein bisschen einfach nur als, also da war als hier dann irgendwie Strafmaßnahme oder so was? ein Zitat drin von wegen so, ja, wenn die sich da nicht beherrschen können, dann müssen wir dies und jenes jetzt irgendwie sperren oder so aus Trotz irgendwie. Das kann Und natürlich auch sein, dass lustigerweise es eine parallel auch noch sinnlose. mit einer Lockerung, wie ja schon in dem Anfang irgendwie steht, dass sie jetzt sowieso die Masken da optional machen wollen, aber irgendwelche Sachen werden geschlossen, weil irgendwelche Leute da keine Maske getragen haben. So von wegen, ja, wenn die sich nicht im Griff haben, irgendwie, dann müssen wir da mehr irgendwie. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass spätestens bei Rückfrage das dann die Ausrede ist. Ja, Tiere sind gefährdet oder so. Was sollen sie sonst sagen? Ne? Das stand hier aber so nicht drin, auf jeden Nee, das stimmt, Fall. das stand da so nicht drin, ja. Aber so richtig als Strafaktion habe ich das auch nicht verstanden. Aber ja, gut, manche Leute sind halt so und lassen sich dann eine willkürliche Aktion irgendwie einfallen, wenn sie schon können, ne? Wenn sie mal die Macht haben. Ja, vielleicht können die ja das ganze Konzept umstellen. Die Tiere laufen frei rum und die Menschen kommen in die Käfige, weil die sind anscheinend gefährlicher, ha? Das sind die Tiere auch Ja. weg hinterher. Ja, kommen wir kurz zum deutschen Arbeitsmarkt. Hier ist eine kurze Zusammenfassung oder ein Überblick von der Deutsche Bank Research, die ich auch weiterhin als gute Quelle empfehlen kann für Wirtschaftszahlen. Noch gibt es sie ja. Um es kurz zu fassen, die drei wichtigsten Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe. Was ich schon ein bisschen erschreckend fand, ist, dass trotz der ganzen Einschränkungen nur damit gerechnet wird, dass 4% der Arbeitszeitäquivalente weniger von Unternehmen ausgenutzt werden, weil so viele Arbeitnehmer Zeitarbeitskonten haben plus Kurzarbeit. So, was ich erschreckend finde, weil das einfach darauf schließen lässt, dass Unmengen an Arbeitsverträgen jetzt halt diese Zeitarbeitskonten haben, wo halt, ja, ihr kennt das ja mit den Überstunden und da wurde jetzt sehr viel getrickst, sodass halt volkswirtschaftlich gesehen nur 4% dieser Arbeitszeit quasi tatsächlich ausgefallen ist. Was ja natürlich wirtschaftlich gesehen gut ist, aber natürlich krass ist. So, Zählen da eine auch weitere. so Sachen wie Lehrerstunden rein? Alle sozialversicherungspflichtig Angestellten. Okay. Verzeihung. So. Das ist immer die Einschränkung. Es geht hauptsächlich um die sozialversicherungspflichtig Angestellten. Ja, wie das jetzt aufgeschlüsselt ist, ist ja klar. Gibt es ja dann teilweise auch Lehrer, aber jetzt nur ein Beispiel, ja. Die zweite Sache, die ich daraus gezogen habe, ist, es wird von einer Arbeitslosenzahl von im Dezember prognostiziert von über 3 Millionen ausgegangen durch die ganzen Folgen und durch den Konsumrückgang, der auch nach einer Eröffnung eintreten wird. So, und Tarifrunden und solche Sachen sind natürlich erstmal für die nächsten 3 bis 4 Jahre wahrscheinlich mit geringeren Lohnwachstum gesegnet. Da kann man schon von ausgehen. Basierend auf der Korrelation zwischen BIP-Wachstum und Veränderungen in der Arbeitslosenquote, Okunsches Gesetz im Zeitraum 2000 bis 2019 impliziert einen Rückgang des BIP um etwa 9%, das Basisszenario, einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 7%. So, das im Dezember. Das wären halt über 3 Millionen. Wenn wir diese ganzen Maßnahmen mit Kurzarbeit und so weiter nicht hätten, dann wäre die Prognose 13 Millionen. gewesen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man da sich drauf stützen kann. Da werden seit wird auf eine andere Studie Bezug genommen, die ich mir nicht genau angeguckt habe. Aber 13 Millionen Arbeitslose, das wäre natürlich ziemlich krass. In dem Sinne ist das mit der Kurzarbeit und den Zeitarbeitskonten halt doch eine ganz gute Sache, die uns abgefedert hat. So, und das große Problem, was die deutsche Industrie jetzt hat, sind die nächsten 5 Jahre. Weil es einfach absehbar ist aufgrund der demografischen Entwicklung, dass in den nächsten oder ab den nächsten 5 Jahren einfach die Quote von Leuten, die in Renten gehen und die quasi qualifiziert auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, so weit auseinanderklafft, dass es nicht mehr wirklich funktioniert, wenn wir das Modell fahren wollen, hier industrielle Fertigung, um ins Ausland zu exportieren. So, und das ist auch ein Grund, warum viele Unternehmen, selbst wenn eine zweite Welle kommen sollte, in dem Szenario wahrscheinlich weiterhin an allen Beschäftigten festhalten werden, weil es einfach schwierig ist, qualifiziertes Personal über die nächsten 5 bis 10 Jahre zu bekommen. Und dann muss man ja auch immer darauf sagen, neues Personal, Nachwuchspersonal, was in 5 Jahren im Einsatz sein soll, muss ja jetzt auch erstmal ausgebildet werden. Deswegen gibt es halt auch trotz der ganzen Krise und trotz der ganzen Sparmaßnahmen ist es eindeutig festzustellen, dass die Unternehmen im Gegensatz zu anderen Ländern sehr viel weniger an Personalkosten einsparen aus den vorhin genannten Gründen. Ja. Und ein paar andere Sachen stehen auch noch drin, wenn es interessiert, ist nicht allzu lang. Ja, in Deutschland wird jetzt überlegt, offensichtlich von mehreren Abgeordneten verschiedener Parteien, die Schließung der Puffs praktisch aufrechtzuerhalten, also der Bordelle. Ja, und damit dann das schwedische Modell von generellem Sexkaufverbot einzuführen. Nicht Sexverkaufverbot, nur Sexkaufverbot. Ja, ich finde das banal, aber ich habe gedacht, vielleicht steigt jetzt doch ins Puppengeschäft ein oder so. Aber, also das sind alles so Anzeichen, die mir sagen, wir brauchen dringend einen Politikwechsel oder so. Ob man die aufhalten kann, die Leute, das halte ich für fraglich. Ja, vor allem, wir haben ja eh schon ein Problem damit, dass unser Rotlichtmilieu von organisiertem Verbrechen kontrolliert wird. Wenn wir das jetzt in den illegalen Untergrund verschieben, wird es sicher für alle Beteiligten besser. Ja, vor allem für die Frauen, das, ja. Ganz sicher. Mann. Ja, ganz komische Überlegungen, aber gut, das hatten die sicher, einige haben das sicher schon länger auf dem Schirm gehabt. Und wenn man es nicht mehr kaufen darf, darf man es mieten oder leasen und verpacken? Frage. Was mir dazu noch eingefallen ist, was da drin stand im Ding, die machen das jetzt so fest, dass sie sagen, ja, da kann ja keiner mehr nachvollziehen, was mit den Infektionsketten ist, weil das ja niemand dann offenlegen würde, dass sie da gewesen sind und so. Das ist der aktuelle, wo sie es jetzt mit probieren. Ja, zu den Infektionskettennachverfolgungen hatten wir letztes Mal ja schon was gesagt, ne? Beziehungsweise ich irgendwie, und da wurde mir ja weitlich zugestimmt, meine ich, dass das eben irgendwie echt ein schwieriges Unterfangen ist, wo ich nicht nachvollziehen kann, dass man das überhaupt irgendwie in Betracht zieht, so großartig, dass das dauerhaft klappen kann. Aber es ist damit der Merkel, die bezieht ja sowieso andere Sachen in Betracht, irgendwie von Medikamenten oder Impfungen oder so, sonst redet ja kaum jemand, nur in den Merkel-Reden, da geht es immer drauf ein. Ja, ich weiß nicht, warum das so ignoriert wird, dass das ihr so wichtig ist. Ne, von wegen. Wer entscheidet oder so? Naja, mir entscheidet auf jeden Fall das Kabinett mal wieder ein neues Gesetz und da heißt es dann, dass Werkverträge in der Fleischindustrie jetzt illegal sind. In anderen Industriezweigen ist das zwar noch in Ordnung, aber beim Fleisch jetzt nicht mehr. Und das war schon von vornherein immer eine Sauerei, diese Werkverträge, finde ich jedenfalls. Wenn man sich da irgendwie so ein 10- oder 20-Mann-Team aus Rumänien kommen lässt, die dann für 3,50 die Stunde arbeiten und dann kommt da meinetwegen noch ein Arbeitgeber drauf oder so, eben der Werkvertrag, ihr Vertragspartner, der dann noch ein bisschen Kohle absahnt, meinetwegen dann 8 Euro oder sowas insgesamt. Aber es ist ja doch für so eine Arbeit und so, das ist ja doch ganz schön wenig Geld. Auch, ne? An der Stelle haben sie irgendwie kommen sie so drauf, dass sie sagen, wegen irgendwelchen Infektionsherden, die es angeblich gegeben hat. Also deswegen ist das jetzt auch in unserem Corona-Bereich jetzt hier drin. Meinst du, das ist nur vorübergehend oder was? Dass es dann Naja, das ist auf verboten jeden ist. Fall der Grund, warum sie es machen wollen. Ja, Und das ist warum. klar, ne? Das musste dann Ja. erst kommen, damit man so eine Sauerei dann angeht, sozusagen. Damit man das dann verbietet. Klar, das ist jetzt die Branche getroffen, andere Branchen nicht so. Bitter. Erschreckend. Menschen werden beleidigt, bedroht, angegriffen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung warnt. Wer hat das mitgebracht? Das habe ich mitgebracht. Ja, angeblich haben wir eine große Welle von Übergriffen gegen asiatische und jüdische Menschen. Die werden beleidigt, bedroht, angegriffen, wie es ja schon gesagt wird, mit Desinfektionsspray besprüht, sagt unsere Diskriminierungsbeauftragte, eine Integrationsbeauftragte. Freudscher Fehler. In wenigen Wochen seien mehr als 100 Berichte über antisemitische und rassistische Übergriffe eingegangen. Mehr als 100. 110. Bei einem Volk von über 80 Millionen. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir die Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus jetzt auf die höchste politische Ebene ziehen. Macht ihr das nicht seit gefühlt 10 Jahren? Und dabei auch die Stimmen der Betroffenen Gehör finden. Rassismus zerfresse das Fundament unserer Demokratie. 100 Übergriffe, 110. Bei einem Volk von über 80 Millionen zerfrisst unsere Demokratie. Man könnte auch sagen, es gibt immer eine gewisse Quote an Arschlöchern oder Verrückten, aber man kann auch sagen, das zerfrisst die Ja, Demokratie. und vor allen Dingen Menschen werden beleidigt. Man nennt das auch 7 Tage die Woche irgendwo, wenn mal Menschen beleidigt wegen irgendwelchen Dingen, entweder gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, aber beleidigt werden die auf jeden Fall. Wäre schon nicht uninteressant, die Quote mal zu erfahren zwischen beleidigt, bedroht und angegriffen, ne? Ja, definitiv. Zumal das meistens nachher auch immer komplett unterschiedliche Dinge sind. Also Beleidigung ist aus meiner Sicht was, wo die Leute alleine mit fertig werden können und auch müssen. Und die anderen Dinge auf jeden Fall nicht. Ja, vom Delikt her müssen sie dann auch selbst vor ein Gericht ziehen oder so, ne? Vor allem sind Beleidigungen auch so ein Resultat deines Weltbilds und so, du musst die Sprache dahinter verstehen, du musst verstehen, dass du beleidigt wurdest und es dann auch noch so wahrnehmen, dass du hingehst und sagst, das stört dich jetzt. Das heißt, da ist sehr viel Eigenverantwortung noch zu dem zu ergänzen, was Chris gesagt hat, ja. Also, damit wird man fertig. Hier haben wir einen Follow-up zur letzten Sendung sozusagen. Da hatten wir kurz über den Achille Mbembe gesprochen, der sich irgendwie mit unserem Antisemitismusbeauftragten angelegt hat und behauptet hat, er sei kein Antisemit, aber auf der anderen Seite halt, wir hatten einen Artikel, wo halt diverse Sachen drin standen, die man durchaus so deuten konnte. Jetzt gibt es hier einen Brief von afrikanischen Ja, darf ich Intellektuell. nochmal das rekapitulieren, weil ich suche gerade nochmal genau, was ich vorhin meinte. Dieser Podcast, den ich gehört habe, der nennt sich Kulturschock von der Welt mit den zwei Feuilletonisten, eine Dame, ein Herr. Der Name von den Leuten stand da mit bei. Nee, sehe ich jetzt erstmal nicht, aber auf jeden Fall von der Welt halt eben zwei Journalisten. Und da ging es halt auch um dieses Membe-Ding und auch hier um diesen Brief und was sie da halt eben gesagt haben. Das Problem ist im Endeffekt dieser wunderbare Postkolonialismus. Dieser Herr Membe ist irgendwie da jemand, der da drin in diesem Bereich des Postkolonialismus Veröffentlichungen macht, aus afrikanischer Sicht halt eben. Und diese Herrschaften sind da also der Meinung, dass ja jede Art von Kolonialismus gibt es dann den Herrschenden und die Unterdrückten. Und deswegen muss man da dann so drauf schauen und das ist alles furchtbar und schlimm und das hat überhaupt nichts Gutes gebracht, keinen zivilisatorischen Fortschritt oder so. Irgendwelche Kolonialgeschichten sind alle schlimm. Und jetzt sind sie halt auch dazu übergegangen zu sagen, dass der ganze Nationalsozialismus auch Kolonialherrschaft gewesen ist, wo dann quasi das auch eine Art und Weise davon war, was halt in Deutschland auch vielen Leuten natürlich als Verharmlosung oder Instrumentalisierung dann nicht so ganz gefällt. Und dann sind sie halt eben noch der Meinung, dass ja jetzt die Juden dann natürlich dadurch, dass sie ja dann jetzt ihren Staat da haben, mit der Staatsgründung von Israel quasi, sie da dann halt diesen Opferstatus verlassen haben und damit dann jetzt selber zu Kolonialherren geworden sind und deswegen aus dieser postkolonialen Studien dann da jetzt quasi auch da angegriffen werden und da dann zum Feind erklärt werden quasi. Und das ist im Endeffekt das, was jetzt hier diese Leseart, die diese anderen sogenannten Intellektuellen hier aus Afrika dann natürlich auch bekräftigen. Und was ich halt so ein bisschen komisch fand bei dem Podcast von der Welt, war halt eben, dass sie da so viel Verständnis für haben, für so nach dem Motto, das ist ja alles so wichtig, dass man sich damit beschäftigt mit diesen Sachen und man kann das ja verstehen, dass sie das dann so sehen und das und jenes ist vielleicht irgendwie kritikwürdig, aber weil bei irgendwelchen anderen Leuten wäre das halt die total wirre Theorie, wenn das jetzt nicht irgendwelche schwarzen Afrikaner wären, dann wären das total die Geächteten, da würde sich da kein Mensch weiter beschäftigen, wäre meine Annahme. Also fand ich ganz schön beeindruckend, wie da so der Standard dann ist. Mach ein bisschen Eindruck, als wäre es Elfenbeinturm. Nee, das macht ein bisschen Eindruck, als hätten die halt lange genug Leuten wie Crenshaw und Co. zugehört. Das ist die gleiche Taktik, die SJWs in Amerika oder in Deutschland oder so verwenden. Guck hier, da zeigen wir euch, wo ihr böse wart und da und da und da und deswegen habt ihr hier eigentlich überhaupt nicht mitzureden. Und spätestens, wenn du das gefressen hast und halt auch schon, wenn du anfängst mit, ja, aber ich könnte da einen Punkt sehen und vielleicht könnte man ja dann doch mal darüber sprechen, wenn ihr das, nee, es hat keinen Sinn, weil es wird unsere Gesellschaft zerreißen, wenn wir anfangen, in diesen Kategorien zu denken. Ja, und es wird auch die internationalen Beziehungen nicht besser machen, wenn wir anfangen, jetzt jeden Kolonialscheiß gegeneinander aufzurechnen. Warte mal, du meinst also, man sollte im Hier und Jetzt leben und die Erinnerungen an die Geschichte zwar pflegen, aber sich nicht davon irgendwo als Keule niederschlagen lassen? Wow, okay, das ist krass. Das ist richtig krass, okay. Wow, ich bin mir ziemlich sicher, dass Achille Mbembe selbst direktes Opfer von Sklaverei ist, so jetzt gerade aktuell. Auf der Grundlage dieser Prinzipien fordern wir Intellektuelle, Denker, Schriftsteller und Künstlerinnen Afrikas, was für eine Anmaßung diese Formulierung schon ist, in Verbundenheit mit der Forderung israelischer und jüdischer Gelehrter, Intellektueller und KünstlerInnen, einstimmig die fristlose Enthebung des Herrn Dr. Felix Klein als Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und Kampf gegen den Antisemitismus. Ja, das ist sehr wichtig. Nee. Nee. So eine Forderung habt ihr nicht zu stellen. Ich meine, wir fordern ja auch nicht irgendwie die Absetzung von dem Typen, ja, der an der Universität den Schwachsinn gelernt hat. Ja, aber die Bertelsmann Stiftung fordert auch andauernd jedenfalls so von wegen. Also, ne, fordern kann man ja viel. Fordere die Abschaffung des Kapitalismus. Ja, also es war wohl irgendwie so, dass dieser Herr Mbembe hier irgendwo sprechen sollte bei irgendeiner Veranstaltung. Ich habe den Namen davon schon wieder vergessen, aber da gehen sie bei dem Podcast auf jeden Fall auch drauf ein. Und dass sie ihn da natürlich wieder ausgeladen haben, da wird im Zusammenhang dann sogar von Cancel Culture geredet. Wo ich halt auch sagen muss, finde ich jetzt auch eigentlich nicht so richtig. Also meines Erachtens nach, wenn irgendwer meint, man müsste den jetzt einladen, dann sollen sie ihn halt einladen und darüber reden wir den Kram dann. Vielleicht kann man ihm das ja auch irgendwie klar machen, dass er da eventuell, also aus meiner Sicht ist es halt eine rein ideologische Sichtweise, die Leute da vertreten. Die haben ihre ganzen Schlüsse halt fertig und gucken dann rückwärts davon, ne? und richten da einfach ganz stumpf ihre, ihr, also ich würde halt auch noch nicht mal sagen, dass das jetzt explizit antisemitisch ist. Ich würde einfach sagen, dass das halt deren Verbohrtheit ist, ihre Schablone, die sie da auf alles dann anlegen und die sie dann jetzt in diesem Fall dann halt auf das, was sie da sehen, mit Israel-Palästina-Geschichte dann drauf anwenden. Also da sind sie dann schon, sind sie dann schon innerhalb von ihren Sachen konsistent dann halt, ne? Aber ja, also ja. Ein BMB. Das ist bestimmt, ich bleib bei meiner Meinung. Ein BMB. You don't know the way. Genau. Yay, die grüne Jugend. Der Verfassungsschutz Berlin meint, Ed Endegelände sei linksextrem. Das ist ein Skandal. Dies und der völlig unhaltbare Ansatz der sogenannten Hufeisentheorie machen Ed-Jusos, Ed-Linksjugend zu lieb und uns klar, der Verfassungsschutz gehört abgeschafft. Hashtag Ende Gelände. Das Hufeisen ist bereits ein Kreis und ein Rad und es rollt schon mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit den Berg runter. Ne? Eine Hufeisentheorie ist eigentlich ein Punkt. Fertig. Ja. Alle Positionen sind exakt dasselbe, die Farbe ändert sich nur. Ist, so, meine Fresse, Alter, der Verfassungsschutz gehört abgeschafft. Hashtag Ende Gelände. Der Verfassungsschutz Berlin meint, Ende Gelände sei linksextrem. Ja, was willst du denn? So. Ja, wenn sie es mehr nicht gefunden haben, dann geht es aber wirklich, oder? Ist schon ziemlich extrem zu sagen, Verfassungsschutz gehört abgeschafft. Ich meine, so, ist nicht der Verfassungsschutz, dass alle hier vor Nazis schützt, oder ist der Verfassungsschutz jetzt voll von Nazis, wenn es euch passt? Weißt du, ja, so, ja, das Letztere, was du gesagt hast, ne? Also das ist ja schon so, dass die, dass im linken Bereich, also spätestens seit dem NSU und Herrn Maaßen, ja, das ganze Gerede davon, dass der Verfassungsschutz ja angeblich ein Organ von Rechtsextremen wäre, ja schon präsent ist. Ne? Und ich meine, es hätte ja wohl auch irgendwelche Fälle gegeben, auch mit diesem Typen, der da auf den aufpassen sollte, der hinter den Lübcke umgebracht hat. Also ich weiß nicht, ob sich das erhärtet hat, aber da gab es ja auch mal so einen Verdacht, dass da einer irgendwie weggeschaut hat und so. Also ich will das auch gar nicht bestreiten, dass es das möglich ist, dass da einzelne Leute irgendwie da dann irgendwelche Leute decken und schützen oder so, ne? Und mit ihren V-Leuten gab es ja auch mal diesen Skandal, ne? Dass sie dann da irgendwie beim Verbotsverfahren dann plötzlich nur irgendwelche V-Leute hatten, die da dann ausgesagt haben gegen die NPD. Und das bringt's halt nicht, ne? Ja, aber wenn sie nichts Schlimmeres finden, sozusagen ins Ende Gelände, ja, ist ja fast wie ein Freispruch oder so. So. Ja, die Sache mit den V-Leuten hat ja auch immer so einen schalen Beigeschmack nach dem Motto, man muss seine eigene Arbeit und seine Budgets irgendwie rechtfertigen. Und deswegen guckt man nicht, ob man da doch vielleicht ein bisschen den falschen Leuten im falschen Moment Hilfe leisten kann, um dann die halt hochnehmen zu können. Ja, aber genau das, was du gesagt hast, OPEX, ja, Verfassungsschutz abschaffen und wer ich meine, der Verfassungsschutz beschäftigt sich hauptsächlich mit Rechtsextremen. Es ist doch so. Ja, ich habe mich gefragt, auf welchen Auge der wirklich blind ist. Ja, weil das ist halt auch die Frage. Ne? Also da gab es ja diverse Leute, die gemeint haben, dass angeblich der Verfassungsschutz zu viel mit Islamisten beschäftigen würde, wo ich mir halt eben auch so denke, ich finde es immer wieder verwunderlich, dass halt über dieses Thema Islamismus, da probiert man immer so schnell wie möglich das Gespräch zu beenden, so dass ich mich teilweise schon selber frage, ob ich mir irgendwelche Dinge nur eingebildet habe. Also zum Beispiel den 11. September. Halt komplett, ne? Weil überlegt euch mal, wenn ihr das letzte Mal irgendein Politiker was davon sagen gehört habt. Und das hat ja immerhin eine direkte Verbindung mit Deutschland über diese Hamburger Zelle da, die das mit vorbereitet hat. Also maßgeblich eigentlich. Und oder lass es diesen Straßenkampf da in Paris, was ja jetzt soweit auch nicht weg ist hier von uns, gewesen sein vor, wann war das, 5 Jahren oder so, 2015 im Januar oder so, wo sie da irgendwie durch die Gegend gezogen sind oder hier mit dem Bataclan. Mhm. Oder die neueren Sachen dann mit dem islamischen Staat, wo ja auch genug deutsche Staatsbürger da hingegangen sind. Ich weiß gar nicht, wie viele genau, aber das ist ja jetzt auch nicht alles ohne irgendeine Berührung mit Deutschland jetzt gewesen oder mit Europa im größeren Fall. Also ja, gerade in dem Kontext wurde ja auch immer auch von deutschen Verfassungsschutzbehörden betont, dass Deutschland im internationalen Raum als Rückzugsort für Training, Ausbildung, Finanzierung und andere Sachen galt. Ob das aktuell immer noch die Einschätzung ist, weiß ich nicht. Aber ja, und da hat man halt einen gewissen Fokus. Da hat man einen gewissen Fokus hingelegt und das war für viele Leute halt politisch vollkommen unkorrekt. Und dann war die Aufregung halt eben groß. Und das war ja auch einer der Hauptzankäffel mit dem Maaßen, dass es dann immer hieß, er verharmlose den Rechtsextremismus. Aber was brauchen sie, um auf den Rechtsextremismus zu kommen? Dann brauchen sie ihre Amadeo-Antonio-Zahlen, die halt umstritten sind. Na, ich erinnere da nur an die Nachforschung von diesem einen Lokaljournalisten, der da irgendwie auf 80-100% der Sachen, die sie da als rechtsextrem angegeben hatten, war zumindest fragwürdig, wenn nicht ganz falsch. Und dann halt ihre Rostock in den 90ern und irgendwelche hier Hanau, diesen Typen, der da keine Verbindung irgendeiner Art gehabt hat und in seinen Pamphleter reingeschrieben hat, dass er da jetzt auf Migranten losgeht, um maximale Aufmerksamkeit zu kriegen oder irgendwie so. Vom Wortlaut her weiß ich es nicht mehr, aber sinngemäß. Und ja, und das wird dann aber hochgehalten als das Problem, auf das man sich jetzt gefälligst zu konzentrieren habe. Also finde ich sehr ungut, sagen wir es mal so. Und mit diesem Ende Gelände und Kapitalismus abschaffen, das ist mittlerweile wirklich schon so, dass diese Leute meinen irgendwie so, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, ja, wir machen jetzt hier eine Antifa, wir machen jetzt hier irgendwie hier Selbstjustiz und weil wir hier im Schweinesystem leben und hier keiner mit den Leuten irgendwie was macht, da rennen wir jetzt durch die Gegend und kümmern uns selber drum, irgendwie um die hier zu, ja, was wir vorhin gelesen haben, zu bedrohen, ne, zu belästigen, irgendwelche Leute, die wir da irgendwie auf unserem Radar haben. Und da regen wir uns von früh bis spät drüber auf, bis in die Parteien rein und teilweise irgendwelche Landesregierungen über Wohneigentum und solche Dinge. Dass das unbedingt irgendwie geändert werden muss und solche Sachen. Wir haben unsere verfassungsfeindlichen Verfassungsrichter und lauter so ein Kram. Und ja, und dass sie dann irgendwie, und dann wollen sie aber wieder Grundgesetze verschicken, um irgendwie Horst Seehofer zu erzählen, ja hier Asylrecht. Da, lies das mal nach, da steht ja drin im Grundgesetz Asylrecht. Und meinen dann irgendwie, dass sie diejenigen sind, die irgendwie auf irgendeiner Basis agieren, die hier mit diesem Rechtsstaat irgendwie konform geht, aber das ist leider nicht so, liebe grüne Jugend. Also diesen ganzen Kampf, den ihr irgendwie treibt gegen Aspekte von diesem Schweinesystem, die euch nicht passen, die sind nicht rechtsstaatlich, tut mir leid. Man stelle sich mal vor, wenn hier anstatt von grüner Jugend der Tweet kommen würde, von so, keine Ahnung, irgendwie Rechten, Bewegung, ja, irgendwie so ein rechtes Ding, keine Ahnung, von identitärer Bewegung. Der Verfassungsschutz Berlin meint hier, da ja, ist die. Dann wäre so ein riesengroßer Aufschrei, wenn die dann sagen würden, der Verfassungsschutz gehört abgeschafft. Aber der Witz an der Sache ist ja, dass es ja passiert ist in der Vergangenheit und ja. Das würde ja den unhaltbaren Ansatz der sogenannten Hufeisentheorie wieder unterstützen irgendwie. Ja, vor allem, worauf ich dann genau da zusätzlich hinaus will, ist, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute sich darüber hier weniger hart aufregen, so massenmedial, ja, als wenn das jetzt, keine Ahnung, identitäre Bewegungen genau dasselbe geschrieben hätte. So, Verfassungsschutz gehört abgeschafft. Wie durch musst du sein? Vor allem hat das jemand geschrieben, dann gelesen und gesagt, ja gut, das kann man absenden. Genau, das vertritt unsere Position genau. Klasse. Werde auch du ein Teil von Ich bin linksextrem. Es ist genau dasselbe Ding. Es ist klasse. Eine Selbstbezichtigungskampagne, Alter. Ja, klasse, Alter. Ja, ist aber doch irgendwie kein Problem. Also, ich habe ja schon gesagt, die Wenn ja, sie keinen Linksextremismus finden, finde ich das auch normal, weil sie haben sie ja schon im Staat teilweise mit den Enteignungsvorschlägen und ja, was sie dann alle haben. Ne? Auch Netz.de fällt das ein bisschen unter Extremismus, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall dieser Like da unten, was man nicht so richtig sehen kann, das sieht so ein bisschen aus wie das Logo von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das ist aber nur so ein Satire-Account, der die veräppelt. Aber ich finde es trotzdem lustig, dass sie das geliked haben. Also, ich meine, das ist ja eigentlich schon über Satire erhaben. Wahrscheinlich soll es auch Satire sein. Wenn sie jemand fragen würde, darauf festnageln würde, würden sie es wahrscheinlich auch behaupten. Aber tut mir leid. Also, das wäre auch du Teil von Ich bin linksextrem. Ja. Wäre auch du Teil. Ja, wird auch Teil einer Jugendbewegung sein. Ja, es ist aber wirklich so. Dieses Ganze, auf der einen Seite, alles ist irgendwie, jeder Witz, alles muss man irgendwie auf die Goldwaage legen, alles ist irgendwie problematisch, alles ist schwierig und so. Und da muss man die Brandmauer aufbauen und keinen Fußbreit und keine Ahnung wie was. Und dann aber für irgendwelchen Krempel, den man jetzt als Teil vom bösen Schweinesystem erkannt hat, da kann man dann volle Kanne alles aus den Angeln heben, weil das ist ja alles gerechtfertigt. Es geht ja nur um Gerechtigkeit. Es geht ja nur darum, dass man die Guten ist und dass man das Böse bekämpfen will. Und da ist dann alles gerechtfertigt. Und die anderen, die sind halt so wie aus dem Film, halt, die zwirbeln sich ihren Schnurrbart und lachen böse und wollen nur Böses und die wollen halt das Gute. Und dass ihnen das überhaupt nicht auffällt, dass es genauso bei allen anderen auch ist. Die sind alle der Meinung, die machen das Richtige. Und das war auch bei den ganzen großen Bewegungen, ganzen Utopien in der Vergangenheit, war das immer so, dass die Leute das gemeint haben, dass sie das Richtige machen. Na jo, ja klar, natürlich, selbstverständlich. So die großen sozialistischen Revolutionen, wenn die mal wo waren, waren alle immer mit dem Aspekt von Liebe, Brüderlichkeit, Freiheit und richtig toll, richtig gut, ja. Aha, und dann hieß es ja, wozu brauchen wir denn die Arbeitslager? Frag nicht, ist schon okay, ist kein Ding. Aha. Ah, Junge. Ja, das habe ich eigentlich mehr zur Erheiterung mitgebracht. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es eine neue Folge von Hengames großartiger Kampagne gab, Kolumne gab. Ich finde es sehr mutig von ihr, dass sie ein Bild von sich selbst so als Selfie da im Artikel drin hat. Das ist mein Opitz. Du meinst. Gemein. Ich sag doch nur Gesellschaft hier. Sei doch mal gemein. Das eine ist ein komischer, dicker Clown, das andere hat bunte Haare. Ja. Und dann zum Thema Schnurrbart. Ja, die Hengame, die zwirbelt sich auch hier an Damenbart. Also komm. Ja. Diesmal hat sie sich ganz schrecklich aufgeregt, weil Dieter nur Lisa Eckhardt eingeladen hat. Irgendwie der eine Kabarettist lädt eine andere Kabarettistin ein. Denke mal, dass was? Die hat er doch andauernd da. Also du, ich gucke das nicht. Ich dachte, es ging um eine einmalige Sache. Aber ja, Lisa Wehr, ihr Name klingt wie die irrelevante Allmann-Mitschülerin mit überhöhter Selbstwahrnehmung von früher. Geladen mit Highschool-Bully-Energie besitzt sie das nötige Pretty-Privilege, um mit den Styles vom Anfang des letzten Jahrhunderts davonzukommen. Ich spreche nicht nur von ihrem Look. Irgendwo zwischen Versace vor H&M und Hetera, die die Garderobe ihrer lesbischen Mitbewohnerin kopiert, sondern auch von ihrer künstlerischen Ästhetik. Ein wenig Verharmlosung sexualisierter Gewalt hier. Ein Brocken Antisemitismus da. Zwischendrin etwas Rassismus und das Ganze in einem Singsang des deutschsprachigen Poetry Slams, der mich schon 2013 anekelte. Das ist in der Tageszeitung, die deutschlandweit erscheint. Ich würde mal sagen. Kinderscheiße. Aber so wie du das vorliest, passt das schon zu dieser Lisa Eckert. Ich habe die ein paar Mal gesehen und ich könnte auch einen Witz erzählen von ihr. Sie sagt nämlich zum Beispiel, da gibt es diese Transmenschen, das ist eine Österreicherin, glaube ich, ne? Diese Transmenschen hier sagen, sie leiden darunter, dass sie ihr ganzes Leben im falschen Körper gefangen sind. Was soll ich denn sagen? Ich bin das ganze Leben im richtigen Körper gefangen. Ja, aber weißt du, die Tanz will aber schon irgendwo systemrelevant bleiben, oder? Ja, aber so nicht. Ja, also ich würde mal sagen, das ist ganz klar Frauenhass, ne? Also wenn irgendwas von diesem Kram irgendwer jetzt gesagt hätte von über jemanden, den Frau Yugifara irgendwie gut findet, dann wäre das Frauenhass gewesen. Dann wäre das ganz furchtbar und gekränkte Männlichkeit und keine Ahnung wie was gewesen. Genau die gleichen Aussagen. Während sie alte Tropen wie den geldgeilen und grapschenden Juden straight out of NS-Propaganda hervorholt, stand mit ihr ein weiterer Klassiker auf der Bühne, der deutsche oder österreichische Clown, dem für 2 Minuten Fame kein bisschen Judenhass zu viel ist. Gott, oh Gott. Gott. Ich wusste gar nicht, dass wir in Deutschland Leute feiern, wenn sie Juden hassen, also so wirklich so unironisch hassen. So wusste nicht, dass wir das feiern gesellschaftlich, aber okay. Die Engelmedien hatten auch einen Vorgarten, wo sie die Blumen im 3 cm Abstand pflanzt. Die Hängermee hat keinen Garten, da wächst nix. Ja, dann züchtet sie vielleicht irgendwie Kaltblüter oder so. Leguane. Kellerasseln. Ja. Nee, also ehrlich, Tatz, ihr solltet euch überlegen, ob ihr das wirklich euch weiter noch antun wollt. Müsst ihr euch so erniedrigen? Grauenhaft. Es wäre doch toll, wenn es eine Bewegung geben würde für journalistische Standards. Oh. Wäre doch klasse. Das wären sicher Nazis dann. Das ist hier ein Beitrag aus der Legal Tribune Online. Da haben diverse Leute, die da Autoren sind, dem Grundgesetz gratuliert. Unter anderem hier auch der gute Herr Dieringer, Freund unseres Podcasts. Also er von uns, wir von ihm wahrscheinlich nicht. Oder nee, umgekehrt. Auf jeden Fall kann OPEX ja mal vorlesen. Das sind ja so seine Lieblingssprüche. Oh, ja, hallo. Hi, ich bin OPEX. Hallo. Oh, wunderschön. Herzlichen Glückwunsch, dass dank Artikel 5 Grundgesetz jeder frei sagen kann, was er denkt. Ah, wunderschön. Ohne dass es drauf ankommt, ob die Äußerung begründet oder grundlos, emotional oder rational, als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt wird. Oh mein Gott, ja, das ist der Spruch. Ja, das ist genau das. Oh, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Es ist in gewissem Sinne die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. Jubel hier reinschneiden. Herr Dr. Abdringer, wenn Sie das sehen, ja, können Sie auf der Safe Space gehen. Dankeschön, hab Sie lieb. Was ist denn das Grundgesetz Geburtstag gehabt, oder wie war das? Ja, genau. Das ist wunderschön. Es ist wunderschön. Alles Gute zum Geburtstag, Meinungsfreiheit. Bitte nicht sterben. Ja, das hier ist ein sehr interessanter Beitrag über die TU Dortmund. Und zwar haben sie da jetzt, ich wusste gar nicht, dass das geht, aber die haben da jetzt diverse geisteswissenschaftliche Bereiche da einfach abgeschafft, weil es da irgendwelche Zankerei gegeben hat, dass irgendwelche Leute gerne den Diversitätskram, den sie da sowieso schon drin hatten, quasi als Hauptteil irgendwie drüber schreiben wollten. Also die wollten, dass dieser Bereich Germanistik, Amerikanistik, Anglistik, dass der quasi, dass der dann Diversitätsforschung oder sowas heißt, wo das dann halt untergeordnet wird und nicht mehr umgekehrt, wo Diversitätsforschung dann untergeordnet ist. Und das hat halt so eine Gruppe von Leuten hier irgendwie probiert und dabei haben sie das dann so zerteilt, dass es jetzt dieses Diversitätsding nicht gibt, aber diese anderen Sachen gibt es jetzt auch nicht mehr und dass sie jetzt irgendwie an dieser Universität sich jetzt irgendwie über sämtliche Sachen da irgendwie intern jetzt einigen müssen, um da irgendwelche Prüfungen stattfinden zu können oder so, weil sie diese Fachschaft quasi nicht mehr haben dafür, weil die sich jetzt aufgelöst hat. Also eine totale Posse und halt so ein Machtkampf, ne, von das reicht nicht, dass man das alles sowieso schon macht und hat oder so. Nee, das muss das vorrangige Ding sein, Diversitätskram. Das muss oben drüber stehen als Hauptziel von allem. Und wenn man das nicht hat, dann geht es ja nicht. Dann muss man das unbedingt ändern. Und jetzt hat man sich da die komplette Forschung irgendwie verhunzt. Und ja, und das soll hier auch schon ein Bereich sein, der jetzt auch halbwegs anerkannt war an dieser Universität, also nach dem, was hier halt eben steht. Ich habe nie studiert. Viele von diesen Sachen sind so ein bisschen spanisch hier für mich. Weiß ja nicht genau, was die Auswirkungen davon sind. Verhältnissen, die sie da beschrieben haben, das habe ich auch keine Ahnung. Ne? Aber es ist ja wohl so, dass die irgendwie zu dritt drei Professorinnen oder was so eine neue Fachschaft da ausschreiben wollten. Und dann haben sie denen das aber auch irgendwie in Aussicht gestellt und praktisch auch genehmigt oder so, aber nicht unbedingt als übergeordnetes Institut, sondern ja als eingegliedertes oder wie auch immer man das dann macht, weiß ich nicht. Nee, ich habe das schon so verstanden, dass die das schon auch so haben wollten, dass die anderen Sachen wechseln. Ja, die wollten das haben, aber das war eben nicht das, wo sie bei unterstützt werden sollten, sondern nur ja beim normalen Aufbau des Instituts. Und zwar, weil sie doch gesagt haben, dass die sprachlichen Sachen nicht zu kurz kommen sollen, was wohl doch auch schon angefangen hat, der Fall zu sein oder so. Ja. Ja. Ist es irgendwie so wohlgekommen jetzt am Ende, dass man da irgendwie keinen mehr fragen kann? Keiner gibt mehr irgendwie offen Auskunft aus dem Büro. Ach ja, das ist auch so ein Ding. Ja. So. Die haben den irgendwie einen Maulkorb verpasst, steht hier drin. Ja, also ja. Soll so sein, dass sie irgendwie komplettes Kommunikationsverbot haben, alles nur noch über den Bereich Öffentlichkeitsarbeit von der Universität, und deswegen äußert sich auch keiner nur hinter vorgehaltener Hand über den ganzen Kram. Und das finde ich schon relativ krass. Und auch, dass das hier das war die FAZ, ja. Ich dachte schon, es wäre die Zeit, aber okay, ja, also aber, ja, dass es auch keine größeren Wellen schlägt. Ja, es ist eine Universität in Deutschland, die mal eben alle möglichen Bereiche hier von deren Wissenschaftsdepartement da irgendwie unterstellen wollte unter Diversitätstraktat, und die dann sich da drunter unter der ganzen Kram komplett zerstritten haben und so weit geführt hat, dass da jetzt keiner mehr irgendwie was zu sagen darf, und dass es da jetzt irgendwelche Bereiche da jetzt gar nicht mehr als richtigen Bereich irgendwie gibt, nur als einzelne Lehrstühle, wo sich jetzt die Leute da irgendwie gegeneinander untereinander absprechen müssen, wie sie ihre Prüfung irgendwie da zum Laufen kriegen, und Forschung sowieso schon mal gar nicht mehr betrieben wird jetzt in dem Bereich. Also finde ich ganz schön krass. Was das halt ja, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ich meine, das war von 2019, ne? Aber trotzdem, da wird sich ja wahrscheinlich nicht viel geändert haben. Das ist älter, mit? Ach, Tatsache, das vom letzten Jahr schon. Ja, aber es ist ein Jahr alt und nicht ganz. Naja, das wird schon noch aktuell sein, ne? Dass da zumindest der Streit irgendwie noch schwelt, nehme ich mal an. Kann jeder versuchen rauszufinden, aber ja, schon eine komische Art und Weise. Man Caves. Man Caves werden immer beliebter. Okay. Wieso glauben Männer, einen Rückzugsraum zu brauchen? Womöglich, weil sie das Patriarchat schwinden sehen. Das was? Das Patriarchat. Sie sind seit Jahren immer wieder Top-Thema in Männermagazinen. Das Internet liefert Bauanleitungen, Tipps und Tutorials für die richtige Einrichtung. Was früher als Bastelraum und Modelleisenbahn im Keller eher den Ruf piefiger Altherrenkultur hatte, ist mittlerweile unter dem sehr viel opulenter klingenden Namen Man Cave. Cave. Opulent. Man Cave. Opulent. Zum popkulturellen Biotop gewachsen, das sogar die Wissenschaft interessiert. Wieso haben Männer, die ohnehin den mit Abstand größten Teil des öffentlichen Raumes für sich beanspruchen, ein Bedürfnis, sich einen Rückzugsort zu schaffen? Um ihr langsam erodierendes Patriarchat zu schützen? Um weiter in Ruhe Zoten reißen zu können? Also, ich erinnere mich noch relativ genau, als ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin. Wir haben eine Wohnung gesucht und sie kam irgendwann, das ist eine ganz tolle Wohnung, da ist auch ein Raum extra für dich, da kannst du dann deine ganzen Sachen reinstellen. Ich war damals noch so schwer Fantasy- und Dingensmäßig unterwegs, habe in einem Fantasy-Laden gearbeitet, hatte jede Menge Zinnfiguren und so. Ja, und dann stellte sich raus, das war eine Kammer, 2x2 Meter ohne Fenster. Da hast du sie angeschaut und gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Genau, macht keinen Sinn. Ja, aber im Endeffekt ist es doch so, wenn wir darüber reden, wer die Gestaltung einer Wohnung in einer Beziehung irgendwie in der Hand hat, dann ist das in den meisten Fällen, die ich kenne, die Frau. Und da finde ich es völlig normal, dass sich irgendwann im Mann so dieses Ding regt und sagt, ja, wenn du den Rest der Räume machst, dann mache ich halt mein Ding. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Warum auch nicht? Früher hat man das Arbeitszimmer oder Hobbyraum genannt. Was so. Ja, es ist doch aber, ich meine, Männer wollen irgendwie was. Das muss doch suspekt sein. Also muss man auch sofort nachgucken, warum. Und das und am besten die am wenigsten gute positive Auslegung, die man davon hat, die sollte man auf jeden Fall verwenden, ist meine Ansicht. Also, weil ich meine, Männer sind scheiße halt. Ne? Da geht's halt online. Super. Ja, ne? Ja, wie war das mit der Entmenschlichung und so in der Gesellschaft? Alles geht Bach runter und so. Ne? Wird online? Auf jeden Fall Leute aus ihren Man-Caves rausholen, ne? Yep. Die Helen's Kistner, die hatte das aber anders beurteilt, weiß ich noch. Die hat gesagt, sozusagen, die Man-Cave wäre sozusagen der Platz, der den Männern zugewiesen würde. In der Familie oder im Haus. An allen anderen Plätzen hätten sie nichts zu sagen. Ein Nutzer hat ein Foto seiner Garage geteilt. Alles, was man sieht, ist ein von der Decke hängender Boxsack und ein Gartentisch. Darauf liegt eine Packung mit Dosenbier und eine zusammengeknüllte Flagge der USA. Ich bin vor ein paar Monaten eingezogen, schreibt der Eigentümer. Bald werde ich diesen Ort noch viel mehr Badass machen. Ein anderes Zimmer ist komplett vollgestellt mit leeren Stühlen, jeder in einer anderen Farbe, einer ist aufblasbar. Es ist nicht viel, aber nach einer 12-stündigen Krankenhausschicht ist das mein Rückzugsort, kommentiert der Nutzer. Alle diese Zimmer sind menschenleer. Und dann macht er sich noch drüber lustig, weißt du? Wo die Leute doch eh schon nur eine menschenleere Zimmer haben, in denen sie, dann macht er sich noch drüber lustig. Ich finde das nicht gut. Ja, apropos nicht gut. Das hier ist ein Beitrag erschienen im humanistischen Pressedienst von Gisa Bodenstein und schon allein dieses Stockfoto, was sie hier gesucht haben von irgendeinem Programmierer, ist eine absolute Frechheit. Und dieser ganze Beitrag ist auch nicht viel besser. Nee, der liest gerade den Beitrag auf seinem Laptop. Ja, das kann natürlich gut sein, da wird es Sinn machen. Ja. Ja, auf jeden Fall, Humanismus möchte ich da absolut in Anführungsstriche setzen bei diesem Ding. Und es geht um das Incel-Phänomen, was wir hier ausgemacht haben wollen. Die Sprengkraft des unfreiwilligen Zölibats. Und das ist einfach ein Runterbeten von den feministischen Ansichten, die sie da jetzt haben zu diesem Bereich vom Incel-Kram, die wir alle schon zu Genüge kennen. Also man braucht es eigentlich nicht wiederholen. Was ich besonders widerwärtig fand an dieser ganzen Sache ist die Schlussfolgerung am Ende, weil sie hier in diesem ganzen Kram alles in einen Topf wirft. Ne? Es ist alles, es ist Manusphäre, ne, ist Incel, ist alles und passiert alles das Gleiche und Blackpill und bla und das ist alles total gemein und die Leute, die alle irgendwie keine Frau kriegen, die sind natürlich alles Arschgeigen, die da nur selber dran schuld sind und sich mein Gefäß nicht so anstellen sollen, ne, das ist alles natürlich sehr humanistisch auf jeden Fall. Ja, und aber am Ende natürlich, weil das natürlich total Humor. Ich habe da gerade toxischer Humor gelesen. Ja. Linker Humor oder rechter Terror? Wie war das noch? Ja, und dann am Ende schreibt man dann hier, selbstverständlich kann man nicht alle Menschen, die unfreiwillig zu Libertär leben, unter Generalverdacht stellen. Fick dich! Distanz. Also das ist doch wirklich unmöglich, in diesem ganzen Kram jeden Scheiß miteinander vermengen und umrühren und so tun, als wären das alles ganz furchtbare Menschen und dann unten drunter schreiben, so alibi-mäßig, selbstverständlich kann man nicht alle Menschen, die unfreiwillig zu libertär leben, unter Generalverdacht stellen. Doch, kann man, hast du gerade getan. Wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen kann man auch hier nicht generalisieren. Doch, du hast es geschafft. Es war unmöglich, aber du hast es geschafft. Dennoch werden Inselfoten immer wieder zu Brutherden potenziell gefährlicher Aktivitäten, weshalb mittlerweile sogar ihre Refugien immer wieder gelöscht werden. Ja, da, wo die sich gegenseitig da aufpeitschen. Ja, ich sagte, wenn ja, Moment, sei nochmal ruhig, bitte. Ich möchte jetzt erstmal das nochmal zu Ende bringen hier kurz. So, und dann versammeln sie sich an einem neuen digitalen Ort, Punkt. Das Problem an sich muss auf andere Weise gelöst werden, Punkt. Und dann endet der Artikel. Ne? Also man redet hier die ganze Zeit nur darum, die sind alle scheiße so von wegen, die reihen es nicht, dass sie zu blöd sind oder keine Ahnung wie was. Und das ist alles irgendwie, und dann baut man hier so alibi-mäßig irgendeinen Krempel da ein, von wegen, ja, aber natürlich Generalverdacht sollte man natürlich nicht machen, was man die ganze Zeit schon gemacht hat. Und dann meint man wahrscheinlich, man würde irgendwas beitragen zu irgendeiner Debatte oder so, indem man schreibt, das Problem an sich muss auf andere Weise gelöst werden. Welche Weise denn? Mach doch mal einen Vorschlag. Ich habe eine Idee, eine Konferenz am Wannsee. Ja, das ist genau das. Das ist richtig geil. Weißt du, die kommt da hin, wirft einfach aus, wirklich so mit den besten Absichten, macht sie da jetzt so eine Incel-Frage auf, ne? Und dann sagt dann so, ja, die muss man beantworten, die Incel-Frage, ne? Was mit den Männern machen, was mit den Incels tun, ja, ja. Also so eine endgültige Lösung, denke ich. Ja, ja, genau. Wannsee-Konferenz. Ja. Die Leute, die irgendwas schreiben, Zapfen in der Art, die kommen auf den Index, das wird dann weggesperrt, das ist eh nur noch für Erwachsene oder so. Keine Ahnung. Wir lassen einfach Incels so Sticker. Nein, auf los. Wir geben einfach Incels so Sticker auf den Arm und die müssen die tragen, damit man weiß, aha, der ist Incel, da weiß Bescheid. Aha, oh. Hey. Sehr geil, auch hier unten drunter. Wer sich selbst ein Bild von Incel-Foren machen möchte, Men Going Their Own Way, MeTau. Ja, wir wollen ja nicht alles durcheinander schmeißen. Ne? Geh mal mit über den Link, wohin. Wie kann man denn unfreiwillig sich entscheiden, seinen eigenen Weg zu gehen? Ja, das kann man nicht. Frau Gieser. Und was sie hier auch hat, dieses Forever Alone Forum, das ist nämlich genau das Alternativding zu einem Incel-Ding. Ja. Ne? Das ist nämlich genau nicht das Incel-Ding. Ja. Das Incel-Ding ist ja gelöscht. Das kann man sich nicht mehr angucken bei Reddit. Ach ja. Das ist ja Index, ne? Also wir fassen zusammen, wenn Frauen sich selbst Räume schaffen, weil sie ja so Frauen sind und so verletzlich und sie brauchen mal Pause, so, dann ist das richtig und wichtig und wir müssen es unterstützen, weil wer das nicht macht, der hat was gegen Menschen. Aber wenn Frauen dahin gehen und Männer auslachen, die genau dasselbe machen, so für sich, so von wegen Rückzugsort und mal irgendwo ein anderes Lebensding mal haben, ist das keine Diversität. Nein, nein, nein, das ist eine Gefahr, das ist gefährlich, ist schlimm, das ist ein Problem und das muss man auch auf andere Wege lösen. Also das, so geht das nicht, ne? So hier, oje, oje, oje, oje. Oje, oje. Boah, großartig, dieses Video hat meine Woche gerettet. Der Mann hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, der macht es, glaube ich, öfter jetzt, wenn ich das nicht so richtig verstanden habe. Der hat auch einen Kanal in seinem Locker-Room. Da sind noch andere Videos zum Thema drin, meine ich. Und das ist ARD? Okay. Jo, das auch. Ja, fand ich auch verwunderlich irgendwie. Habe ich auf jeden Fall beim Arno Hoffmann Generama gesehen. Also so bin ich auf das Video gestoßen. Der Stelle auch nochmal. Deiner Shoutout. Das ist mal im Monster, aber okay. Spielst du es an? Nee, wollte ich es eigentlich nicht vorspielen, weil können wir eigentlich eh nichts zu sagen, außer ja. Also ich meine, ich stimme nicht allem zu, was er da gesagt hat, aber prinzipiell ist es halt schon gut, dass die Sachen mal gesagt werden, mal wieder, ne, und auch nicht irgendwie. Ja, muss irgendwie er anders sagen, was es geht, ne. Ja, das, er macht halt eine Antwort auf dieses Männerwelten. Ja. Ne? Und ja, auch eine gnadenlose, aber eine korrekte Ansage, wo er sich auf nichts einlässt und nicht irgendwie Sachen kleinredet oder sowas, so sagt, wie manche Männer sind eben so oder sowas, sondern einfach nur gnadenlos ein paar andere Gegenpunkte bringt. Und das finde ich schon ziemlich gut, ne. Finde ich, also hoffentlich bleibt es ein bisschen dabei. Ja, sage ich jetzt auch nochmal, weil ich ja vorhin schon mich so ein bisschen, also die negativen Sachen von diesem Welt-Podcast gesagt hatte, aber die hatten ja auch über dieses Ding mit den Männerwelten gesprochen und da hatten sie auf jeden Fall auch quasi gesagt, dass es ja von diesen Joko und Klaas halt eben auch, die hatten auch dieses Beispiel gebracht mit der Messehostess, wo sie da irgendwie an die Brüste fassen mussten und dahinter irgendwie drüber gelacht haben, dass sie jetzt nicht mehr schlafen kann oder irgendwie so. Weil sie so traumatisiert ist oder so. Genau. Und die muss jetzt nach Hause gehen und sich duschen ganz lange. Ja, oder sowas. Ja. Genau, und dass das dann halt auch irgendwie peinlich ist, dass sie dann irgendwie mit so einem Kram da kommen. Und wenn sie sich jetzt mit ihrem eigenen Krempel beschäftigen würden, dann wäre es vielleicht irgendwie sinnvoll, aber dann nur irgendwie wieder sowas. Das ist da eingekauft, die Feministen. Nee, das brauchen die nicht. Das sind diese scheiß Virtue-Signerei, das machen die auch mittlerweile überall. Da braucht kein Geld fließen. Das ist ein eigener Zweck. Ja, kann auch sein. Das fand ich auch ganz interessant hier. Das ist zwar im Prinzip eigentlich nur eine Zusammenfassung von einem New York Times-Artikel, glaube ich. der hier in der Frankfurter Allgemeinen dann nochmal steht. Und es geht hier um den Ronan Farrow. Das ist ja derjenige, der diese Harvey Weinstein-Geschichte ins Rollen gebracht hat durch einen Artikel von ihm im New Yorker oder New York Magazin oder irgendwie so. Farrow, ist das nicht von Woody Allen, ein Kind? Ja, genau, ja. Und, okay. Auf jeden Fall schreiben sie hier, dass wohl auch diverse Sachen von den Sachen, die er da in diesem Artikel damals erzählt hat, halt nicht standgehalten haben. Also er hat halt auch viele Sachen da drin behauptet, wo man halt mittlerweile sagen kann, dass die entweder nicht mehr stimmen oder halt eben nicht, also er die halt nicht hinreichend beweisen kann. Und es werden hier schon parallel mit Relotius gezogen, auf jeden Fall. Weil er jetzt auch irgendwie Preis gewonnen hat und so nach dem Motto, es ist zu gut, um wahr zu sein. Und das war halt auch irgendwie dieser Titel von dem Ding in der New York Times, von wegen, ist er zu gut, um wahr zu sein. Genau, ist Ronan Farrow zu gut, um wahr zu sein, war halt die Überschrift auch von dem New York Times Artikel. Ja, und das ist auf jeden Fall das Ding, dass auch selbst da bei diesen Sachen, wo sie jetzt hier, wo dann auch tatsächlich eine feministische Schlammschlacht, wo auch wirklich mal einer verurteilt wurde, aber auch da haben sie immer noch Sachen, die halt eben entweder nicht richtig waren oder halt eben nach wie vor umstritten sind und nicht hinreichend klar, so wie sie dann aber komplett überzeugt da überall hinterherrennen und sagen, believe women und keine Ahnung wie was, ne? Also selbst bei so einem Fall dann noch ist es halt eben alles mit Einschränkungen. Ich habe ein Interview gehört mit dem Woody Allen die Woche und da ist darauf angesprochen worden und hat irgendwie so ein Motto nur abgewunken. Ne? Also er könnte das auch alles nicht mehr ernst nehmen. Oder so. Was, ja. Was das? Ja, diese ganzen Anschuldigungen dagegen ihn vor allen Dingen. Und, okay. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja. Und dann ist hier noch was passiert, was im amerikanischen Raum ziemlich hohe Wellen geschlagen hat, zumindest bei den Leuten, denen ich so folge, so wie hier die Cassie Young. Und zwar hat sich die Secretary of Education von Amerika, also quasi die Bildungsministerin, die auch für die Universitäten da größtenteils zuständig ist, hat sich jetzt nochmal zum Thema Vergewaltigungen an Colleges, was ja in der Obama-Zeit ganz viele Änderungen damit sich gebracht hat, wo sie dann quasi gesagt haben, dass sie unter diesen Diskriminierungsstatuten, die sie da haben, die eigentlich mal eingeführt wurden für so Sachen wie, wenn man jetzt Sport hat, zum Beispiel dieses College-Football, was ja ein riesen Milliardengeschäft ist und wo ganz viel Aufwände reingepumpt werden und was ja nur für Männer ist, dann kann man das halt nicht einfach so machen, sondern man muss halt dann entsprechend auch jeden Dollar, den man quasi ausgibt für Sachen, die nur für Männer sind, muss man auch nochmal ausgeben für Sachen, die nur für Frauen sind. Das war ursprünglich mal die Idee von diesem Antidiskriminierungsstatut, sogenannten Title IX. Und unter der Obama-Zeit haben die damit dann halt argumentiert, dass angeblich diese ganze sexuelle Belästigung an den Universitäten so ein riesen Ausmaß angenommen hätte, dass die ganzen Frauen, dass sich überhaupt gar nicht mehr auf ihre Bildung konzentrieren können und deswegen ist es halt eine totale Diskriminierung von denen und deswegen müsste man jetzt halt da losrennen und halt dafür sorgen, dass halt die Männer das nicht mehr machen mit der ganzen Geschichte da und dass die Frauen dann da möglichst ungestört sind und auch ja nicht irgendwie irgendwelche Prozesse da groß führen müssen oder so, sondern dass das alles so easy und einfach wie möglich dann da irgendwie abläuft, damit die dann da halt keinen Nachteil haben. Und das hat man dann Antidiskriminierung genannt. Und das unter diesem Antidiskriminierungsstatut halt eben da eingeführt. Und das wurde ja dann da betrieben und hat halt dazu geführt, dass diverse Leute dann da halt eben von ihren Universitäten ausgeschlossen wurden in Schnellverfahren, wo halt der geringste mögliche Beweisrahmen da irgendwie angelegt wurde. Also dass man sagt, wenn jetzt irgendwie wenn das jetzt eher wahrscheinlich ist, dass das alles stimmt, was hier irgendwie gesagt wird über irgendwen als unwahrscheinlich, dann reicht uns das schon. Wir brauchen also nicht mehr den Leuten das nachweisen, dass die wirklich was getan haben, sondern es reicht uns schon, wenn das glaubwürdig genug ist, so halbwegs. dann können wir die Leute hier schon ausschließen von der Universität und mit allen Konsequenzen davon natürlich halt, dass die Leute irgendwie Stipendien verlieren oder so. Vielleicht dann generell gar nicht mehr, auch nicht an einer anderen Universität ihre Ausbildung da weitermachen können. Und ja, mal ganz abgesehen von diesem ganzen Stigma, dass man da dann irgendwie als Sexualstraftäter gebrandmarkt ist, auch wenn das jetzt keine Verurteilung nach dem Strafrecht ist, wo man jetzt ins Gefängnis müsste oder so, aber diese Anschuldigung, die bleibt ja trotzdem im Raum. Ja, und jetzt hat halt diese Betsy DeVos, die jetzt unter Trump diejenige ist, die für dieses Ressort verantwortlich ist, hat sich jetzt quasi in die gleiche Kerbe jetzt geschlagen. Also die, da gibt es jetzt neue Statuten, wurden da jetzt angeordnet. Unter anderem sind auch Sachen dabei, wo sie jetzt halt eben sagen, die würden das dann verbessern, wie zum Beispiel, dass man jetzt tatsächlich jetzt auch mal das Recht dann hat, als Beschuldigter auf eine Vertretung, zwar nicht unbedingt einen Anwalt, aber kann natürlich auch ein Anwalt sein, aber auf jeden Fall auf einen Counsel, also dass man sich da mit jemandem beraten kann überhaupt zu diesen Anschuldigungen und dass man jetzt auch ein Recht darauf hat, überhaupt von diesen Anschuldigungen in Kenntnis gesetzt zu werden, weil selbst das war so, dass sie da irgendwie gesagt haben, so, die Leute haben einfach überhaupt nichts, ne, die dürfen sich dann dazu irgendwie verteidigen, aber was ihnen jetzt im Endeffekt überhaupt genau vorgeworfen wird, selbst das braucht man denen eigentlich gar nicht zu erzählen. Und das haben sie jetzt geändert, dass man denen das jetzt sagen muss, genau, was ihnen da überhaupt vorgeworfen wird. Soweit zu den guten Dingen. Die schlechten Dinge an der ganzen Sache sind halt eben, wie hier die Cassie Young halt eben auch schreibt, dass in diesem neuen Statut jetzt von der Betsy DeVos, dass da überall ständig von Perpetrator und Survivor gesprochen wird. Also diese beiden Parteien, jetzt eine Frau und ein Mann, wobei die Frau halt eben eine Beschuldigung ausspricht und der Mann dann da entsprechend beschuldigt wird. Es sind in diesem ganzen Jargon, wird da von der Frau immer als Überlebender gesprochen, also Survivor auf Englisch. Und von dem Mann halt eben als Perpetrator, also quasi schon als Verurteilter, der einfach schuldig ist. Ne? Das ist billig, ne? Und so, schauen würde oder so. Und das ist also dieses Survivor-Ding, das ist auch 100% feministisches Dogma. Ne? Also dass sie da halt irgendwie meinen, dass ja die ganze Gesellschaft für die Frauen und so weiter und da wird das denn, also dieser Begriff Survivor, der stammt ja, eigentlich hat man so ja mal die Leute bezeichnet, die einen Holocaust überlebt haben, ne? Und scheinbar meinen die jetzt, dass das damit in irgendeiner Art und Weise zu vergleichen ist, die Rape Culture halt, ne? Und das sind die Survivor of Gamergate, möchte ich da und das sind die einwerfen. Ja, genau. Das war auch worse than ISIS, ne? Wissen wir ja auch. Und ja, also die haben halt diesen ganzen Krempel dann immer noch geschluckt. Ne? Also jetzt hast du halt statt den Obama-Leuten die Trump-Leute, aber diese ganze Scheiße, diese ganze Linse, feministische Linse von, dass es eigentlich schon erwiesen ist und dass die ganzen Frauen da alles Survivor sind. Und dann habe ich auch Ausschnitte gesehen, als es da präsentiert wurde, diese Rede, die DeVos da gehalten hat, könnt ihr euch angucken bei dem YouTube-Kanal Studio Brûlé. Kann man auch nicht oft genug empfehlen eigentlich, hier von der Fiamengo, genau, wo der Name mir immer erstmal nicht einfällt. Die hat da ein Video zugemacht und da siehst du dann halt auch die Betsy DeVos, wie sie das da halt eben verteidigt, diese Sachen, die sie sich da jetzt überlegt hat. Und das ist halt auch nur wieder so ein, ja, und wir müssen alles dafür tun, dass die Frauen nicht abgelenkt werden und so weiter und so fort, ne, und überhaupt kein einziges Wort irgendwie mal in die Richtung von, wir müssen das verhindern, dass irgendwelche Leute zu Unrecht beschuldigt werden oder irgendwas da in irgendeiner Art und Weise, das nur mal anzuerkennen, dass da ständig irgendwelchen Männern da versucht wird, irgendwie das Leben zur Hölle zu machen, aus teilweise wirklich den niedrigsten Gründen. Also das eine Beispiel, was sie da auch hatte, die Fiamengo war, so eine, die dann da irgendwie mit zwei Footballspielern irgendwie da Sex hatte und dann hinterher irgendwie sich da bei einem beliebt machen wollte und dem dann irgendwie erzählt hat, die hätten sie vergewaltigt und dann ist es da zum Riesenprozess gekommen und allem möglichen Kram und die beiden Typen wurden da auch von der Universität gejagt und dürfen jetzt kein Football mehr spielen. Und das ist, hat sich aber alles als falsch rausgestellt. Aber die Schäden, die sind halt eben da. Und dass man das nicht irgendwie mal anerkennt, dass das schlimm ist. Und das einzige Beispiel, was er da irgendwie hatte, jetzt auch für diese Sachen, dass es jetzt auch eine Vertretung geben soll und dieses geschriebene Statement da, was jetzt genau der Vorwurf ist und so, das war auch wieder so ein Ding, wo quasi eine dritte Partei gesagt hat, dass zwei Leute miteinander irgendwas gemacht hätten, was die Frau nicht gewollt hat, aber die haben die Frau selber eigentlich gar nicht gefragt. Das war das einzige Beispiel, was sie da angeführt hatten, oder die Frau DeVos da angeführt hatte, für Dinge, die halt falsch gelaufen sind. Und diese ganzen anderen Beispiele, wo irgendwelche Frauen aus irgendwelchen hirnrissigen Gründen irgendwelchen Leuten da was anhängen wollten, um sich zu profilieren, um da irgendwie als die starken Survivor da irgendwie zu gelten oder so. Davon kein Wort. Ne? Also es ist wirklich übel. Aber ja, bevor man jetzt wieder sagt, so in Amerika, ja, da ist es ja immer schlimm und so. Keine Ahnung, was uns hier noch alles blüht, ne? Weil könnt ihr mal glauben, dass die Leute, die hier in unserem am Freitag erschienenen Video Radikal-Feministen am Bundesverfassungsgericht und so, dass sie das Haar genauso sehen wie irgendwelche Bildungsminister da und so. Ne? Also so schnell die das irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier bei uns so haben können, so wird das hier passieren. Ne? Also braucht man sich keine Illusionen machen. Und bei denen sind es nur irgendwelche Durchgeknallten, die da irgendwie mit einem Antidiskriminierungsstatut auf die Leute losgehen. Und wir haben ja hier schon eigentlich die hundertprozentige hier Dingsbums-Theorie, ja, ist das Intersektionalität in unserer Antidiskriminierungsstelle des Bundes und irgendwelches Gerede darüber, dass man das ganze Wahlrecht eigentlich nur noch nach Geschlecht jetzt machen sollte und solche Dinge. Ja. Ja, die können haben alles begründen, ne? Kotaku braucht immer ein bisschen länger. Das ist bei denen normal. Wir sind bei den Videospielen angelangt. Ich bin nur am Niesen heute. Es tut mir leid, ich näsel ein wenig. Wir haben bei Saints Row the Third, ja, sagen wir mal, ein GTA-Klon, so ein bisschen verrückter, ein bisschen abgedrehter von 2011. Der ist remastered worden jetzt für die neuen oder für die aktuellen Konsolen. Und Kotaku hat sich das angeschaut. Ich habe es mitgebracht wegen diesem Absatz. It's impossible to talk about the 2011 game without mentioning how much it feels like a relic of a different era. Within its first few hours, Saints Row 3 has already alluded to colonialism being a good thing, insulted various groups via some of the hairstyle and taunts and their names, and included a few missions featuring mindless NPC women who are only called hoes and whores. It sucks. And it might be easy to say, well, that was nearly a decade ago, but I don't think that excuses a lot of the content and jokes. Thankfully, a lot of Saints Row the Third is focused on larger-than-life gang leaders, friends hanging out, and big action set pieces. So you can mostly avoid the gross aspects, but they are there. Ja, das wirft eine ganz interessante Frage auf. Würde das Spiel besser sein, wenn die Remastered-Version, also die aktualisierte von Grafik her und allem, wenn die noch zusätzlich die zensierte Version wäre? Ist das, was er haben will? Ich meine, wir haben einen RGB, haben wir da, nee, nicht RGB, das ist rot, grün, blau, da bin ich dumm. Wir haben Rating-Boards, die halt entscheiden, wie welche Spiele einzuordnen sind. Und das Ding ist halt, keine Ahnung, 16? Ab 16, ne? So Saints Row 3? Könnte auch ab 18 sein, das ist schon ziemlich blutig. Ja, aber auf jeden Fall ist das halt so das, was auf dem Label steht, ist das, was drin ist. Weißt du, bei Cyberpunk 2077 ist auch alles voll mit Gore und Blut und allem Ganzen drum und dran, mit Drogen und Sex und allem. Da werden aber auch dann die Leute genauso Artikel schreiben, von wegen, ah, hier, ganz böse, böse, ah, meine Augen bedeckt sie. Ah, nein, ich mag das nicht. Komm, Junge. Uff. Es ist echt alles, was der Typ da aussagt damit mit seinem Artikel. So Saints Row Remastered, so ein obskures Spiel, so cool, okay, nice. Aber ich mag's nicht, weil Kolonialismus wird erwähnt, im positiven Sinn, wie kann man nur? Oha. Ja, es ist. Was ist die Alternative? Du hast schon recht, ne? Also was soll denn entstehen, wenn alter Content und remastered wird? Und es ist ja auch die Frage, wie weit gehen wir damit? Wir haben ja die üblichen Sachen mit dem Negerkönig aus Pippi Langstrumpf und ähnlichem hatten wir ja schon. Wie weit wollen wir gehen? Wie weit wollen wir unsere Klassiker desinfizieren? Und wir sind da ja schon, wenn man sich so Sachen anguckt wie die Metamorphosen des Ovid, aus denen der Gustav Schwab dann großenteils seine klassischen Sagen des Altertums gemacht hat, der hat da ja auch schon jede Menge Sachen rausgenommen, die er für sein Publikum als nicht adäquat empfunden hat. So die erotischen und die gewalttätigen Teile sind stark abgemildert worden. Ja. Wie weit wollen wir das noch weiß waschen und was kommt da am Ende raus? Ich habe gerade nachgeschaut, hier Wikipedia sagt, Saints Row 3 ist ab 18. Hm. Sowohl PEGI als auch USK. Weißt du, so. Und das ist eine Kategorie von Filmen, okay? Das ist genauso wie wenn er jetzt einfach, von Spielen, das ist einfach wie wenn er jetzt hingehen würde und bei Filmen sagen würde, okay, ja, dieser Film, der ist ab 18 und der hat so richtig krasse Szenen drin, das mag ich nicht und deswegen, ja, es ist problematisch. So, ja, aber guck, kannst du bitte den gesamten Kontext davon wahrnehmen? Kannst du bitte nicht einfach nur Teile ausschneiden, und sagen, weil die drin sind, sind die schlecht? Und wäre es nicht, wenn du schon so eine kontroverse Position einnimmst, dann auch dein Job eigentlich zu sagen, wie man es hätte besser machen können und einen Vorschlag zu machen, anstatt sich hier nur auf den hohen Sockel zu stellen und zu sagen, guck, wie scheiße das ist. Sondern was würdest du machen? Der Sack ist dem nämlich einfach aus dem Weg gegangen, indem er halt keinen Vorschlag macht, was stattdessen passieren sollte, weil er genau weiß, was dann passieren wird. Nämlich dann gibt es Leute, die sagen, Zack, du hast keine Ahnung von Videospielen, Zack, du bist doof, you're a liar, you suck the daily grind. ja, genau, ja. Der wird dann auch zu UN kommen und dann heißt es, du bist keine Frau, geh weg. Disney rewrites The Battle of Hoth for Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back's 40th Anniversary Celebration. Was? Warum? Ja, es gibt irgendwie so eine Art Star Wars Kids, was weiß ich, was das ist, wieder, so zeichentrickmäßig und da gibt es eine Szene, da sagt ein Rebellensoldat sagt zu Leia und sagt, General, da ist eine Flotte von Sternenzerstörern, die aus dem Hyperspace gekommen ist in Sektor 4. Und das ist halt was ganz anderes, als in Empire passiert ist. Da war es General Riekan und genau diesen Spruch sagt halt dann ein Rebellensoldat zu ihm. Woraufhin er sagt, reroute all power to the energy shield. Gotta hold them until our transports are away. Prepare for ground assault. Und dann kommt der Schnitt auf die Eisebene. Ah, ja, also sie haben diesen Mann entfernt, um Prinzessin Leia, die den ganzen Empire Strikes Back über Prinzessin ist und erst irgendwie im nächsten Teil den Generalsrang eigentlich hat. Es ist halt wieder diese Kanon-Diskussion und alles, aber ja, ist halt wie Han Shot First und der ganze andere Mist. Was soll das? Warum fangt ihr jetzt schon an, bei Kultur irgendwie die Geschichte zu verfälschen und eure eigene zu schreiben? Und warum sollen wir euch dann trauen, wenn es um die Realität geht? Star Wars ist tot. Energel. Ja, kommen wir nun zur Volkswagen-Kampagne, wo hier irgendwie schwarze Leute weggeschnipst werden. Und habt ihr vielleicht mitbekommen, es gab hier dieses, ich will das Video nicht komplett abschieben, aber so viel haben wir dazu jetzt euch zu sagen. Es ist halt dieses Ding hier irgendwie, und da kommt dann die Hand und schnipst da irgendwie den Typen in dieses Haus hier rein oder so. Und was ich nur so bemerkenswert fand, war halt eben so Sachen wie, also sie meinen, dass hier halt Neger irgendwie stand. Also wenn man das so um die Kurve rumliest, dann ist das so, aber keine Ahnung. ob das jetzt wirklich so beabsichtigt war oder ob das einfach nur wieder so ein Erkennen von Mustern im Nachhinein irgendwie ist. Und was ich ja, halt, aber Chris, der hat doch vorher schon beim Wegschnipsen die White Power Geste gemacht. Ja, eben, das wollte ich hast nämlich, du das nicht gesehen? Moment. Markloser Scherz nur, vielleicht ja auch mehr. Stoppt man das Instagram-Filmchen, dann liest man Neger. Und die weiße Hand formt sich zu dem Zeichen, mit dem sich die rassistische amerikanische White Supremacy-Bewegung grüßt. Ja. Moment, das ist nicht der Postillon. Nee, das ist nicht der Postillon. Das ist hier das ZDF, was irgend so ein Krempel, den sie sich auf irgendwelchen Imageboards ausgedacht haben, hier für voll nimmt. Warte, dafür wird GEZ gezahlt. Und ich denke mal, dieses Bild, was sie daneben haben, das wird wahrscheinlich der Cernovich sein. Ja, das war ja aber wir dürfen nicht vergessen, dass uns Marina Weißbrot erklärt hat, dass das am Anfang zwar ein Scherz war, aber inzwischen ist es ernst. Ach so, hat sie das. Hat die mir letzte Woche in einem Video erklärt. Ja, und GEMA geht's auch böse, ne? Ja. Aha. Aha. Ja, das weiß ich natürlich, weil stokastisch. Ne, es wird ja alles normalisiert. Terrorismus. Weißt du, da hätte man zu Gamergate-Zeiten gefragt, Slow News Day, ha? Huh? Ja, ne? Ich bin fast vom eigenen Werbeclip geschockt. Die Überschrift ist auf jeden Fall gut, ich weiß gar nicht, was in dem Artikel ist, aber ja. Guck mal, dass sie schon so einen Schiss haben, dass selbst VW sofort in die... Ja, vor allen Dingen, also ich meine VW, ne? Also wenn du dir die ganze Geschichte von diesem Konzern halt anguckst, das nimmt halt schon keinen guten Anfang. Und jetzt halt irgendwie zu sagen, so umstritten. Fährt nach Porsche mir einen Personenkraftwagen von niedrigem Verbrauch. Erschwinglich für alle Volksgenossen. Ja. Mal gucken die Leute mal, wer die Autowagen gebaut hat und dann. Ja, aber ich finde es wirklich bestürzend, dass halt so ein Weltkonzern wie VW halt Sack und Asche praktisch schon bereitstehen hat, um sich sofort das Büßergewand überzuziehen, auf die Knie zu gehen und mehr Maxima Culpa zu brüllen, finde ich schon faszinierend. Ja, auf jeden Fall haben sie sich wohl gerechtfertigt mit, ja, das soll irgendwie Instagram-Story irgendwie aufs Korn nehmen oder so. Ich mir auch denke, ja, keine Ahnung, aber ich meine, mit diesen schwarzen Protagonisten da drin, das ist auch so ein Ding, damned if you do, damned if you don't. Ne? Ja. Also auf der einen Seite, ja, es ist halt verkehrt, wenn man die Leute halt nicht dann da zeigt, aber wenn man sie dann zeigt und es ist aber auf eine Art und Weise, die nicht 100% irgendwie, das sind die besten Menschen ever und gibt es kein Vertun da dran und ja, und auch, also, ich meine, auf der anderen Seite kannst du halt irgendwelche Werbung machen und sagen, Papa ist der Vollidiot und dieses ganze Zeug, ne, das kannst du alles machen, aber da mal irgendwie mit einer Szenerie, die halt vollkommen surreal ist, ne? So eine riesen Hand, die irgendwie wegschnipst, ne? Da dann wieder irgendwie reinzulesen, dass irgendwie die Gesellschaft davon in den Arsch geht oder so, also bitte, also. Weißt du was, und dann suchen die sich auch wirklich halt einfach Werbung aus, um sich über die aufzuregen von Leuten, die halt auch dann ideologisch der Feind wären, weißt du, zum Beispiel Automobilindustrie, kann ich mir gut vorstellen, dass sich deswegen eben über diesen Clip sich Leute aufregen. Wir müssen den ideologischen Nährboden austrocknen. Das ist ja auch so ein Interview mit der Dame hier. Wie heißt sie? Wiedmann Mautz. Und ja, da geht es halt eben, also das ist die Integrationsbeauftragte und es geht halt eben um Rechtsextremismus und was die Bundesregierung da jetzt irgendwie machen möchte und dann mit so super tollen Fragen drin, wie ja, im Moment gibt es ja gar keine Asiaten im Kabinett und zu wenig Leute mit Migrationshintergrund und oder solche Dinge und ja, also ich meine, und das ist dann irgendwie der Grund, warum Rechtsextremismus ist oder was, weil ja auch alle Leute nur gucken, wie das Kabinett ausgebaut ist und dann nehmen sie hier halt auch diese ganzen Sachen für voll, irgendwas mit von wegen, ja, und das Wort Chinese ist mittlerweile zum Schimpfwort auf Schulhöfen geworden. Ja, um Gottes Willen. Ey, du Chinese. Ja, selbst wenn das alles so ist, das mag ja auch alles so sein, aber dann müsst ihr immer noch beweisen, dass es irgendeinen negativen Auswuchs hat oder dass es jetzt nicht einfach nur so ist, dass man sich da jetzt mal ein bisschen drüber lustig macht über dieses komische Virus oder was weiß ich nicht was. Drei Chinesen mit einem Corona-Pass sitzen auf der Straße und behusten sich was. Da kommt die Polizei, ja, was ist denn das? Drei Chinesen mit Corona-Pass. Mit dem Impfpass. Nee, Corona-Pass, weil die haben da ja so in China solche Scan-Dinger. Aber ich finde es aber immer toll, dass dieses, eine Frau, die in Deutschland geboren wird, wird angefeindet, bla bla bla, man solle sie mit Sagrotan besprühen. Diese Geschichte wird jedes Mal erzählt, ja, wenn es um das Thema geht. Diese eine Geschichte. Ja, und alles andere ist Hörensagen irgendwie. Ja. Ja, und auf der anderen Seite diese ganzen Dinge, die sich abspielen in Deutschland, dass man in irgendwelchen türkischen Familien sich da abschottet und sagt, man soll keine Freunde haben, die Deutsche sind oder so, ne? Das ist alles vollkommen egal, ne? Das spielt alles keine Rolle. Das Problem haben wir alles nicht. Irgendwelche Überlegenheitsfantasien von irgendwelchen Türken hier in Deutschland oder so, da braucht man also sich am besten überhaupt nicht mit beschäftigen. Aber irgendwer. Das Wort Allmann ist mittlerweile zum Schimpfwort auf Schulhöfen geworden. Das Wort Jude ist inzwischen wieder zum Schimpfwort auf Schulhöfen geworden. Ja. Oh, das kann, im Kabinett müssen Muslime sein. Ja, natürlich. Weil, wer weiß nicht, die sind einfach durch ihre Religiosität besser geeignet. Oder erst recht geeignet, oder wie auch immer. Ja, total, ne? Weil, ich meine, religiöse Menschen, die haben auch eine viel höhere Moral und so, ne? Das ist total wichtig. Das hilft ja auch, wenn man, keine Ahnung, irgendwas Minister ist. Das fand ich saugeil, ja. Doch. Da gibt es nämlich jetzt auch nochmal Widerstand gegen die Rundfunkbeitragserhöhung und die kommt, soweit ich weiß, aus Sachsen. Und da richtet sich jetzt hier der Rest drüber auf. Der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Sachsen lehnt eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags unter anderem deshalb ab, weil ihm Äußerungen von mir nicht passen. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit, da tun sich Abgründe auf in der CDU. Ja, lieber Georg, weißt du, ich habe da einen ganzen Beutel voll super toller Gegenargumente. Welche möchtest du zuerst hören? Wie wär's mit, du hast doch einen Internetanschluss, Georg, du hast da einen Internetanschluss. Noch ein gutes Argument wäre, geh doch einfach Holz hacken, wenn du dich aufregst. Geh doch mal Holz hacken. Wie gefällt dir das Argument, Georg? Ich habe noch ganz viele mehr. Die Restlerabgründe tun sich da auf. Ich habe damals ja schon gesagt, lieber Teil Gensing oder Restle ficken. Und was ihr geschrieben habt, aus der Ablehnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit auch jeder Gebührenerhöhung hat auch der extrem rechte sächsische AfD-Landesverband nie einen Hehl gemacht. Ja, kann ich nachvollziehen. Mit der Konkurrenz zur AfD habe die Skepsis in seiner Fraktion aber nichts zu tun, sagt Unionspolitiker Nowak. Ihm und anderen Abgeordneten gehe es auch um Äußerungen einzelner ARD-Journalisten wie des Monitor, Chefredakteurs Georg Restle und auch die aktuelle wirtschaftliche Situation durch Corona. Ja, und wenn ich da jemanden habe, der irgendwie sagt, so, wir leben jetzt hier im Ausnahmezustand und wir müssen jetzt hier irgendwie über Bord schmeißen, dass wir uns nicht mit einer guten Sache gemein machen und solchen Dingen, da sage ich auch, lieber Herr Restle, viel Erfolg. Machen Sie sich doch gerne einen YouTube-Kanal oder so. Ja, komm, auch über Bord schmeißen. So wie andere Leute, die gerne ihre Meinung unter das Volk bringen wollen. Und aber dass wir das alle hier bezahlen, was Sie für das einzig Wahre halten, tut mir furchtbar leid. Also, und auch dieses Argument, dass das ja auch Rechtsextreme so sehen. Also, ja, wie wir ja heute auch gelernt haben, ist es ja auch so, dass auch Rechtsextreme den Verfassungsschutz gerne abschaffen wollen und Linksextreme, die sich nicht für extrem halten oder es richtig finden, dass sie extrem sind oder whatever, Clownswelt halt, das ja auch so sehen. Ne, das ist ja da auch kein Argument und das ist hier auch kein Argument. Und ja, aber ich finde es ja immerhin schon mal gut, dass das überhaupt Leuten auffällt, weil ich habe ja teilweise das Gefühl, das fällt denen überhaupt gar nicht mehr auf, was da irgendwie teilweise geredet wird von diesen Leuten aus dem Rundfunk, dass man sich nur auf die Hinterbeine stellt und sich sagt, naja, wir haben ja noch Einfluss da, also reicht uns das ja so. Weil so kenne ich das eigentlich von den Konservativen bisher, ne? Also so eine müde, träge, ja, kann ja so schwer nicht sein, weil ich meine, die Alternative ist halt, dass wir dann da keinen Einfluss mehr haben, jetzt haben wir noch Einfluss, also machen wir einfach weiter die Scheiße. Ne? Wenn die Leute alle ihren linken Kulturkampf da treiben und irgendwelche Leute da verleumden und so, ja, solange wie es uns nicht selber betrifft, können sie ja ruhig weitermachen, ne? Macht ja nichts. Also, so kommt es mir auf jeden Fall vor. Ne? Das ist auf jeden Fall keine Tatsachenbehauptung von mir, das ist nur meine Wahrnehmung. Ja, und das ist ja in die gleiche Kerbe, nur dieses Mal von der SPD in die Richtung von der CDU. Und da haben sie auch was geschrieben von wegen Brandbauer aufbauen oder irgendwie so, oder sich wie war es hier? Ja, wir waren nicht mit der AfD zusammen. Ja, genau, die SPD war die CDU, ne? Davor, die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags gemeinsam mit der AfD in einem oder mehreren Landtagen scheitern zu lassen. Die Abstimmung über den Rundfunkbeitrag wird in allen Ländern einen Lackmustest dafür werden, wie ernst es der CDU mit der Abgrenzung ist. Ja, ja, liebe CDU, ne? Hier zeigt mal, wie ernst es euch mit der Abgrenzung ist. Weil wie unverschämt. Rundfunkbeitrag bedeutet einfach nur. Ja, genau. So Rundfunkbeitrag bedeutet einfach nur Demokratie und Freiheit und Grundgesetz und, ne? Das ist einfach, das ist gleichbedeutend mit Rundfunkbeitrag. So ist ja, es. Wenn ihr der Diätenerhöhung nicht zustimmt, wollt ihr wohl das Dritte Reich. Also, ja. In Bayern haben sie die Abiturprüfungen geklaut, zumindest die Deutschprüfung, die Prüfungsaufgaben. Und die müssen jetzt leider neue Prüfungsaufgaben sich ausdenken, einfallen lassen. Ja, vielmehr hat die Werbung, hat die Meldung gar nicht so an Content geklaut worden eben. Jetzt müssen neue her, weil die eigentlich geplanten Aufgaben natürlich jetzt, denke ich mal, sich verbreiten über Idanki oder was auch immer man da für Netzwerke benutzt. Ne? Warum kann sich Kaiser-Heinrich-Gymnasium geklaut? Ja. Ja, das ist auch ziemlich krass. Hier sagen jetzt die Polizisten aus Hamburg, dass sie in Berlin gerne nicht mehr zum Einsatz kommen wollen. Schuld daran ist ein neue Regelungen, die sie da jetzt haben in Berlin, dass dann also potenziell, wenn sie jetzt irgendwelche schwarzen Leute da kontrollieren, weil die dealen oder so, dass sie dann sagen können, so ja, das ist hier rassistisches Profiling und so von den Beamten und dass dann, wenn da es irgendwelche zum Ermittlungsverfahren kommt, deswegen und dann die dann, na, so quasi, ja, haben wir es ja schon, ne? Also im Prinzip ja. Die Sache mit der Antidiskriminierung und so, die war gerade auf dem Fall mit dem Sexualkram. Da bei den Universitäten hatten, haben wir jetzt hier halt eben bei der Polizei, wo sie dann in Deutschland, wo sie dann halt irgendwie sagen, so ja, wenn du den schwarzen Dealer halt kontrollierst, dann ist das ja nur, weil er schwarz ist. Und dann beweis uns mal erstmal, lieber Polizist aus Deutschland, ich meine hier, ne, also Deutschland ist ja eh total rassistisches Land und so, ne? Und wenn man sich hier in Deutschland so entscheidet, irgendwie diesem Staat hier zu dienen, dann kann das ja nur sein, weil man schwarze Leute hasst. Ich meine, Das ist ja normal, ne? Also das ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie ein sehr, sehr zahme, sehr angepasste, sehr offenherzige Gesellschaft hier irgendwie wären. Ne? Nee, das ist ja alles total schlimm hier, ne? Und die ganzen Leute sind alle furchtbar und die Leute, die sich hier in Uniform anziehen, sind erst recht furchtbar, ne? Also das kann man ja mal so festhalten. Und deswegen ist das ja auch nur Diskriminierung und dass sie das jetzt so da irgendwie, ich meine, wenn die jetzt da nicht schuldig sind, ne, dann wird es ja auch kein Problem sein, das dann nachzuweisen, dass die Leute nicht rassistisch diskriminiert haben. Das ja, aber das, genau, ich frage mich gerade, was ist denn gerechtfertigt, wenn man nichts findet oder so? Hat man dann verliert man automatisch die Rechtfertigung oder so als Polizist? Das ja, keine Ahnung, vielleicht sogar, wenn sie was finden, ich weiß es nicht, aber es nach Tagesform halt oder keine Ahnung, wer das ja, wer weiß, ne? Stimmt. Vielleicht das ja wahrscheinlich irgendwelche. In Berlin geht die Polizei auch gerne mal ein bisschen unterschiedlich irgendwelche vor. Irgendwelche Experten machen das dann wahrscheinlich, ne? Weil es sind ja schließlich Experten. Ja, genau. Ne? Also ich meine, die können das ja dann machen, weil die wissen halt ganz genau Bescheid. Zivilgesellschaft halt. Das Ding ist aber doch auch, dass es nicht darum geht, ob er was findet oder ob er nichts findet. Das sind ja zwei völlig verschiedene Tatbestände. Einmal geht es darum, ob derjenige gegen BDM oder sowas verstoßen hat. Und im anderen, das ist ja ein weiterer, sozusagen eine Anklage von dem Betroffenen gegenüber dem Polizisten, der wirft ihm ja Diskriminierung vor. Das sind ja zwei völlig verschiedene Tatbestände. Das ist ja nicht wirklich füreinander relevant. Aber der Witz ist halt die Beweislastumkehr. Das kann ja wohl nicht sein. Also so eine Aufenthaltsgenehmigung brauche ich ja auch bei nicht jedem kontrollieren oder so. Das ist halt auch das. Dann ist das und, auch und bitte, wenn ich im Görlitzer Park arbeiten muss als Polizist, dann weiß ich doch, wer meine Pappenheimer sind. Und was soll das denn? Wollen wir die Augen davor verschließen oder was? Ja. Ja, offensichtlich, ne? Ja, aber dann sieht man erst recht schwarz. Also, nicht regeln. Die Lösung. Lärmschutz als Grund. Bundesländer wollen Motorradfahren am Wochenende und Feiertagen verbieten. Ja, offensichtlich gibt es einen Vorstoß von einigen Bundesländern, die das möchten, Motorradfahren am Wochenende verbieten. So ein Schwachsinn. Andere Verkehrsteilnehmer sind auch sehr laut. Und der allerlauteste Verkehrsteilnehmer sind diese Reinigungskarren, die irgendwie rumfahren. Da bin ich mal nebenher gelaufen, neben so einem Ding. Das hat 110 Dezibel auf den Tacho gebracht. Also da kann das irgendwie nicht so das Problem sein, finde ich. Ruhe! Oh, Entschuldigung. Ja. Ja, und andere Fahrzeuge, Autos, die mit dicken Auspuffrohren oder so sich bestücken, die sind ja auch schon laut. Also klar kann man Leute, die mit so viel Krach machen, ja, einfangen und dann eben Straßen oder so. Also ja, da gibt es auch große Unterschiede. Weil die so ein, also, es gibt Schreimuppets und es gibt Harleys, ne? Ja, eben. Hier bei mir knattert hin und wieder auch mal so ein Ding irgendwie durch die Gegend und das ist eigentlich, also es ist schon ziemlich nervig, aber das knattert ja auch durch die Gegend, egal welcher Wochentag ist, ne? Und, ja, das auf jeden Fall auch. Und die werden das jetzt wahrscheinlich auch so herleiten, so nach dem Motto, ja, es sind ja mal Ruhetage, wo die Leute mal ruhig sein sollen und so. Aber auf der anderen Seite, dann sollen sie doch einfach irgendwie eine Regelung machen, keine Ahnung, dass die Leute nur auf der Landstraße fahren dürfen oder was weiß ich nicht was, irgend so ein Zeug halt, ne? Aber selber müssen es alle Rasen mähen bis 19 Uhr am Samstag. Ja, ja, das auch, ja. Also ich meine, gut, da gibt es ja auch irgendwelche Regelungen für jetzt mit den Zeiten und so. Aber auf der anderen Seite, ja, also ich meine, klar, dass das jetzt auch kein zweckmäßiges Fortbewegungsmittel ist, so ein Motorrad, sondern eher so ein bisschen Spaß und Lebensgefühl, weiß ich nicht was, ist auch alles richtig, aber auf der anderen Seite, nur weil das halt ein paar Leute nervt und so, da fallen mir direkt tausend andere Dinge ein, wo ich auch sofort super Ideen hätte, was man alles verbieten könnte. Zum Beispiel dieses beschissene Gebimmel an Sonntagen. Wie wär's mal damit? Das, ja, das könnte zum Beispiel auch genau verbieten. Regel, am besten nur an Sonn- und Feiertagen. Da wäre ich voll dafür. Scheiße, vor allem die Reinigungskarten von der Stadt oder die Busse können auch ein bisschen leiser sein. Auch LKWs sind ganz schön laut, ne? Ja. So. Aber es gibt doch hier auch eine ganz klare Lösung. Man könnte doch mit technischen Hilfsmitteln halt den Sound einfach drosseln. Oder, pass auf. Ja, der Wettbewerb geht ja in die andere Richtung. Ne? Drin. Ja, aber dann musst du halt was Smartes erfinden, was dem Fahrer ermöglicht, innerorts irgendwie. Weißt du was? Und außerorts anzuschalten oder was auch immer, aber. Weißt du was? Motorradfahrenden Lärm muss unsere Gesellschaft halt aushalten. Das ist so part and parcel of living in a big city, ja. Weißt du Bescheid? Naja, das ist part and parcel of living in a mobile society. Society! Gesellschaft! Naja, sehr gut. Vor allem, weißt du, so einmal so ein Doppler-Effekt von so einem Motorrad. So, okay, wow, das hat mir jetzt den Tag vermiest. Hier bei mir ein Haus weiter steht eine Harley und mir geht die oft genug auf den Sack, aber ich will es ihm doch nicht verbieten. Bei mir direkt hier vorm Fenster ist ein Bus, der ständig jeden Tag vorbeifährt. So, es ist toll, dass der fährt, das ist klasse. Das erinnert mich so ein bisschen an die Corona-Eltern. Mhm. Gebt mir Geld dafür, dass ich existiere. Ja, ich hab vor allen Dingen jetzt ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt wirklich so alte Herrschaften geworden sind, die irgendwie im Unterhemd auf dem Hände auf dem Kissen gestützt irgendwie aus dem Fenster gucken und sagen, ja. Ja, da bei mir ist dies und da ist auch noch das. Ja, natürlich. Ja, was hast du gedacht? Du hast jetzt das alles aufzumalen, oder? So, wie wir dann da runter von meinem Internetrasen. ist mein Neuland. Tja. Nehmt das, ihr Kritiker, die meinen, wir reden hier immer über dasselbe. Aber ich meine, wenn ich hier irgendwie meinen Maserati ausfahren würde jeden Tag, würden die Leute mir auch auf den Sack gehen. Ich fahre den ab und zu mal und dann fahre ich meistens aus der Stadt raus und gebe dann erst Gas. Aber alles macht Krach. Eure Kinder machen Krach. Eure, was weiß ich, eure Renovierungsarbeiten machen Krach. Meine auch. Also es ist halt so, und manchmal muss man den Krach anderer Leute vielleicht einfach mal aushalten. Man kann nur den Gummifinger mal vom Auspuff abmachen. Ja, ich verstehe. Das Ding hier auf jeden Fall, das habe ich zwar nicht eingereicht, sondern Mammon, aber ich habe es mir auf jeden Fall auch durchgelesen und ich fand es so ein bisschen komisch, auf jeden Fall, was sie hier irgendwie meinen, wie man Menschen überzeugt, ihr Verhalten zu ändern. Absolut komisch. Ja, also ich glaube nicht, dass diese Tricks so wirklich was helfen, weil sie meinen dann irgendwie, also, ihr macht den Leuten bewusst, was die Widersprüche sind, und sie bringen hier so ein Beispiel, wo angeblich irgendwelche Kinder irgendwie in Korea oder so, die irgendwelche Erwachsenen nach einer Zigarette gefragt haben oder nach Feuer gefragt haben, und wenn die dann gesagt haben, nein, ist total gesundheitsschädlich und so, haben sie denen so ein Pamphlet in der Hand gedrückt, sagt man, ja genau, und warum machst du das dann nicht selber so mit dir? warum brauchst du denn dann, wenn das doch so gesundheitsschädlich ist und so ein Kram, ne? Also, wenn das alleine reichen würde, ich meine, das weiß doch jeder. Es weiß doch jeder, na gut, vielleicht nicht unbedingt jeder, aber die meisten Leute wissen doch, dass es nicht gut ist für sie. Bei diesem ganzen Kram, was die Leute so machen, was nicht gut ist für sie. Zur Ehrenrettung des Spiegel, ich hatte dann noch ein Interview mit irgendeinem, ich weiß nicht, was war der, Verhaltensforscher oder sowas, hatten sie noch dabei, und der ist ein bisschen detaillierter darauf eingegangen und hat auch gesagt, dass man Verhalten eben auch ändern kann durch Zwang. Es klappt aber nicht so gut und nicht so dauerhaft oder so, hat er zum Beispiel gesagt. Also er ist ein bisschen genau darauf eingegangen. Ja, und natürlich durch saubere Argumentation und so, ne, das ist dann schon auch richtig. Da kann man dann Leute auch möglicherweise überzeugen, aber nicht, indem man den so komischen Spielchen irgendwie durchzieht. Unter anderem der dritte Tipp, glaube ich, hier in dem Artikel war, glaube ich, sowas wie Salamitaktik, ne? Dann sagen sie immer nur ein bisschen, und dann, wenn es dann soweit ist, dann sagen sie wieder das nächste dazu. Ja, oder genau. So. Das war irgendwie, wenn das irgendwie gut wäre. Also erstmal reduzieren, bevor man es ganz verbietet. Das war ja so ungefähr. So holt sie vielleicht den Ärger mit ihr Haus. Vielleicht machen sie das ja, vielleicht machen sie das ja auch mit dem Motorrad. Erstmal nur am Sonntag nicht und dann irgendwann dann gar nicht mehr. Ja. Ja, und was mir auch noch eingefallen ist, nochmal zurück zu diesem TU Dortmund-Ding. Wo ich da gar nicht dran gedacht hatte, dass sie da ja auch diese Sachen von Change Management irgendwie drin hatten, was ich jetzt hier auch so ein bisschen lese. Das ist für die Leute, die das nicht so wissen, dass es irgendwie, gibt so verschiedene Abhandlungen von diversen Leuten, die sich das irgendwie angeguckt haben und irgendwie gesagt haben, wie man Wandel gestaltet. Und bei dieser TU, da hatten sie das da auch irgendwie drin, dass sie irgendwie gemeint haben, so, ja, wir müssen jetzt hier die Leute so und so, damit die dann hier irgendwie den Wandel dann bringen, um hier dann unsere Diversität groß oben drüber zu schreiben. Und dieses hier, das klang für mich auch so ein bisschen so danach, so, dass man irgendwie die Leute irgendwie so programmieren muss, dass sie dann da irgendwie den Wandel akzeptieren. Und deswegen steht das hier wahrscheinlich auch unter Führungstipps, weil dieses Change Management ist halt auch so ein Ding, was aus diesem ganzen Consulting und so da mitschwingt. In dem Artikel über die TU Dortmund hatten sie doch noch geschrieben, dass sie da irgendwie Qualitätsmanagement und Management-Theorien oder sowas dann noch vermischt hätten oder so, aus jedem das Beste. Ne? Dann klappt es am besten. Ja, und hier haben wir, wer sich noch nicht gedacht hat, nochmal einen Artikel darüber, dass das Maskentragen im Moment große Begehrlichkeiten ausgelöst hat, und zwar bei den Leuten, die Gesichtserkennungsalgorithmen trainieren, weil man hat wahrscheinlich bisher sehr viel Möglichkeiten, an Bilder zu kommen aus Asien gehabt und so, aber in unseren Breiten ist das Maskentragen ja eher nicht so verbreitet gewesen, und jetzt riecht man da sehr viel Material, um die nächste Generation Gesichtserkennung halt noch besser zu trainieren, damit die dich erkennt, egal wie du dich vermummst. Und das ist jetzt halt praktisch ein Geschenk für die Leute, die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Hab ich so noch nicht bedacht, das war irgendwie naheliegend. Dazu sollte gesagt sein, zur Technik ist es ja so, dass schon vor Jahren die Gesichtserkennungssoftware so ausgefeilt war, dass Leute, die beispielsweise ein Tuch vor dem Gesicht tragen, jetzt nicht explizit eine Maske, dass die trotzdem erkennbar sind durch Gesichtserkennungssoftware. Also die Technik war schon vor Jahren soweit. Und China hat ja auch schon ihr Gesichtserkennungssystem an diese ganze Maskensituation angepasst, auch schon vor ein paar Monaten. Also ist alles nicht so ganz neu. Aber in dieser Disziplin hängen die westlichen Technologienationen wohl etwas hinterher. Naja, aber ich denke, es geht halt auch einfach darum, noch weiter zu trainieren, weißt du? Und jetzt hast du noch mehr Material auf einen Schlag und kannst halt immer besser werden. Das ist ein ganzes chinesisches System, das irgendwie alle 1,5 Milliarden Chinesen auseinanderhalten kann oder so. Das ist auch erstaunlich, ne? Das war jetzt rassistisch. So ein Scherz. Oh. Was die Leute nicht verstehen ist, was die Leute nicht kaum sehen, ist, ich mache Selfies ohne Gesichtsmaske, dann können die das nicht verwenden, um das zu trainieren auf Gesichterkennung. Da. Ja, Obex, den hast du gezeigt. Ja, siehst du mal, bin schlau, ich komme in einen anderen Algorithmus rein. Ja, in Izmir haben sich die Leute geärgert, weil da plötzlich ein falsches Lied aus den Minaretten kam. Nicht der Allah, der gewohnte, sondern Bella Ciao. Ich kenne das Lied nicht, deswegen kann ich es nicht singen. Ja, ich kenne das auch. Keine Singstimme. Ciao, ciao, ciao. Ja, genau, das ist so, das Obex kennt das natürlich aus der Studentenstadt, aber bei mir von den ganzen Demonstrationen, auf denen ich bisher gewesen bin, so linke Folklore, da gehört das halt fest mit dazu. Ne? Also muss halt immer schön Bella Ciao singen, das Partisanenlied von italienischen Partisanen und das gehört da ganz fest mit zu und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das hier aber eigentlich ziemlich großartig, weil, also wenn das mal irgendwo hingehört, dann über irgendwelche Minarette. So. Wunderbar. Das ist auf jeden Fall viel mehr als irgendwie auf deutsche Straßen bei irgendwelchen hier Protestaktionen, wo irgendwelche Minister von Niedersachsen dann hier bei mir in Hannover hier mit rumrennen und so. Ne? Also da muss man nicht irgendwas von Widerstandsliedern singen, weil da ist man nicht im Widerstand. Also da ist man im Establishment und da muss man sich nichts vormachen von wegen das Schweinesystem und so weiter und so fort. Das finde ich schon ziemlich Unterstellung eigentlich, dass man damit mit dieser komischen linken Folklore da um die Ecke kommt. Aber ja, das schwingt dann halt wieder mit zu der furchtbare Kapitalismus, der uns alle unterjocht und so ein Zeug. Aber hier irgendwie von so einem religiösen Totalitarismus hier da so ein Lied abzuspielen, das finde ich schon wesentlich passender auf jeden Fall. Und so haben sie auch drauf reagiert hier. Das war dann irgendwie von wegen das schlimme religiöse Beleidigungen und so weiter und so fort. Ja. Ja, das gelandet an den Kuhhacker, habe ich gesagt, ne? Eine widerliche Attacke auf Moscheen. Oh. Abscheuliche Tat. Ist auch der Satz ganz unten, ist mir die drittgrößte Stadt der Türkei, gilt als säkular und als eine Hochburg der Oppositionspartei CHP. Hm. Ja, also, ja. Da kann man dann auch nochmal drauf machen. Die Abtrünnigen haben wieder Scheiß gebaut. Ist übrigens auch der Ort, an dem ich zum ersten Mal einen Murmelzienruf live gehört habe, morgens um 5 oder so. Das war ziemlich erschreckend, wenn man aufwacht dazu. Ja, wenn man weiß, dass die nur Allah Mohammed singen, dann hört man das richtig gehend raus. Ne? ja, hier heißt es, dass der Chef von China, Xi Jinping heißt er ja, glaube ich, der WHO jetzt finanziell unter die Arme greifen möchte, damit die nicht mehr so abhängig von Spenden sind und von Spendern, von windigen Spendern. Also du hast Winnie Pooh falsch ausgesprochen. Ich wollte schon gesagt. Hat der WHO versprochen, 2 Milliarden Dollar zu geben für die nächsten 2 Jahre. Ja, ganz nett eigentlich von ihm. Das ist das erste Mal, heißt es in dem Artikel, dass China mit der Geldbörse Politik macht. Im Gegensatz zu Merkel, die macht das ja eigentlich immer. Ne? Ja, vor allen Dingen sprechen sie ja darüber, fand ich ganz interessant, dass China jede Menge Geld nach Afrika pumpt. Weil die dann, sie erhoffen sich halt davon, dass die dann ihre Position überall stärken, weil Afrika ja dann in der UN und so jede Menge Sitze da hat. Und ja, da wollen sie halt ihre Position damit stärken. Und was halt auch nicht geschehen ist, was sie hier noch schreiben. Ja, muss man ehrlich sagen, die Afrikaner brauchen aber auch ein bisschen Hilfe zurzeit, ne? Von daher ist das ja nicht so falsch aufgehoben an der Stelle. Ja, auf jeden Fall mit diesen abtrünnigen Republiken hier, Taiwan oder was. Schreiben Sie hier noch, dass das ja auch in Deutschland da quasi keine diplomatischen Beziehungen gäbe, Was ich auch ziemlich krass eigentlich finde, dass man sich da so einschüchtern lässt. Normalerweise würde ich sagen, einfach alle rein da, alle diplomatische Beziehungen öffnen und dann soll China mal gucken, mit wem sie dann nicht mehr zusammenarbeiten. Also. Aber ja, das sind ja nur richtige Dinge. Man kann sich auch über Volkswagen-Werbung aufregen. Ja, Volkswagen ist auch abhängig von China. Da verkaufen die dreimal so viele Autos wie in Europa. Ja, China. China hat quasi eine diplomatische Depesche an Indien und 15 oder 17 weitere Länder geschickt. Amerika, Russland, Deutschland wahrscheinlich auch, also die großen Länder. Und in der Depesche steht quasi drin, eine Ankündigung drin, dass jetzt ein Gesetz wahrscheinlich kommt, was den Artikel 23 der Hongkonger Verfassung außer Kraft setzt, was Hongkong quasi den letzten Rest Unabhängigkeit, den es von der Zentralregierung hat, von Festland China nimmt, was auch gegen die Abkommen an meiner Meinung nach verstoßen würde, die ja getroffen wurden, wo Hongkong an China zurückgegeben wurde von Großbritannien. Und das wurde jetzt quasi angekündigt. Das ist am Freitag in den Nationalkongress eingereicht worden und wird jetzt übers Wochenende beschieden. Und da werden dann halt so Sachen passieren, wie dass halt auch festlandchinesische Polizeibeamte in Hongkong tätig sein dürfen, dass chinesische Gerichtsbarkeit auch für Hongkong gilt und halt quasi, ja, alles, was die Protester befürchtet haben. Und die Begründung ist, sind natürlich die Proteste und die Einmischung aus dem Ausland in diese Protestbewegungen. Und es wird gemahnt, ja, man sollte doch bitte darauf bedacht sein, dass man selber auch Interesse daran hat, ja, als Wirtschaftspartner von Hongkong, ja, dass man das wohlwollend begleiten soll und doch mal bitte einfach mal China jetzt machen lassen soll, was sie da machen. Und da wird jetzt halt wirklich interessant sein zu sehen, also diese Nationale Volkskammer, das ist ja ein Abnick-Gremium, anders kann man das ja nicht bezeichnen. Da werden keine Sachen eingeführt, die nicht sowieso im Sinne der Zentralregierung sind und deswegen ist das eine reine Formalität. Und das wird jetzt interessant zu sehen, was nächste Woche in Hongkong passiert. So, angekündigt wurde, dass das Gesetz sofort umgesetzt werden würde, sobald es in Kraft tritt. Und am Freitag hat dieser Kongress begonnen und ich weiß jetzt nicht, wie da der Zeitabstand ist, wann das beendet ist und wann das als umgesetzt gilt. Wie gesagt, wird interessant sein, sich das anzuschauen in der nächsten Woche. Und Indien und China haben ja generell ein Problem mit ihrer Grenzregion. Die haben ja eine Grenzregion, die ist quasi keine richtige feste Grenze mit Grenzlinien, sondern das ist die Line of Actual Control, ja, also eine 4000 Kilometer lange Grenze. Und da gibt es halt einige, einige Probleme in manchen Gebieten. Ja, ich habe ja schon mal darüber berichtet, da passieren einfach skurrile Sachen, dass halt sich Truppen gegenüberstehen und die legen dann halt die Waffen und die Panzerung ab und fangen dann an, sich zu prügeln oder beschmeißen sich gegenseitig mit Lebensmitteln oder mit Steinen und solchen Sachen. Und genau das ist jetzt schon wieder passiert. In mehreren Zwischenfällen und bei zwei Zwischenfällen sind halt auch mehrere Leute auch wirklich verletzt worden dabei. Und deswegen hat das jetzt wieder für diplomatische Spannungen gesorgt. Es geht generell um den Bestandteil von Indien im Nordosten, Arunachal Pradesh. China meint nämlich, das gehört zu China. Obwohl Bhutan quasi nochmal als separates Land zwischen China und dieser Region liegt. Allerdings ist Bhutan mehr oder weniger ein Günstling von China und China hat Militärtruppen bis zum geht nicht mehr da stationiert und der ganze Hintergrund wird halt so gewertet, es geht halt um die Landdemarkation am Karakorum-Pass, weil das ist quasi die physikalische Grenze eigentlich zwischen China und Indien Und da verläuft halt diese Line of Actual Control drüber. Und wer quasi diesen Pass einnimmt, der hat einen sehr klaren militärischen Vorteil gegenüber dem anderen. Und deswegen ist das halt ein Niemandslandgebiet quasi, wo sich dauernd die Truppen gegenüberstehen und nicht mit heißer Munition aufeinander schießen, aber halt sich diese komischen Gefechte liefern. Das ist eine sehr seltsame Situation. Ich weise immer wieder darauf hin. Sehr gut, solange die sich nur prügeln. China in Amerika. Ja, die chinesische Regierung hat ja mit mehreren Regierungsprogrammen quasi nicht nur eigene Staatsbürger entsendet mit dem klaren Auftrag, Informationen und andere Sachen an die chinesische Regierung weiterzugeben. Ich denke mal, das kann man klar sagen, sonst darf kein Chinese ins Ausland reisen, es sei denn, er kriegt diese Auflage. Und von Regierungsgnade quasi. Und in Amerika gab es jetzt einige interessante Urteile halt für Chinesen. Die werden ja quasi dann deportiert. Da gab es auch einige. Gerade im Zusammenhang mit dieser ganzen Forschungsangelegenheit am Coronavirus und an SARS-Viren ist das ja eine ganz heikle Angelegenheit auch im Moment. Aber hier geht es hauptsächlich um Militärtechnik. Ja, und es geht halt hauptsächlich auch um Amerikaner, die ja quasi über solche Stipendienprogramme oder Uni-Partnerschaftsprogramme großzügig mit Geld bedacht wurden und dann halt militärische Geheimnisse entweder direkt weitergegeben haben oder unvorsichtig waren oder halt aktiv kooperiert haben für mehr Geld. Und hier geht es wirklich um ja, Hunderte im Gefängnis, für die diese Leute teilweise verurteilt wurden. 219 Jahre war hier zum Beispiel ein Professor an einer Universität, der in so einem Kooperationsprogramm mit China war, und der hat quasi Raketenforschungsunterlagen weitergegeben an die chinesische Regierung. Und hier in diesem Thread werden halt mehrere Beispiele aufgelistet, und es wird halt hier von diesem Reporter, der ist bei Campus Reform, einem Outlet in Amerika, auch gesagt, dass es sehr wenig Berichterstattung darüber gibt, obwohl die Sachen eindeutig sind und gerichtsfest und alles. Und ich meine, sagen wir es mal so, die Chinesen haben auch sehr viel Einfluss hier in Deutschland, und das mit dieser Spionage wird ja immer so als Nebensatz erwähnt, aber wie das zentral gesteuert wird von der chinesischen Regierung und halt auch wirklich als Kampagnen gesteuert wird und mit sehr viel finanziellem Geld, Anreizen und anderen Anreizen immer belohnt wird, die Kooperation, das könnte meiner Meinung nach in Deutschland auch ein bisschen mehr Thema sein. Aber ich sehe ja eher das Gegenteil passieren. Den Artikel, den wir vorhin auch über China haben, das war ja auch alles immer noch recht wohlwollend. Und das mit Taiwan haben wir ja auch erwähnt. Also, naja. In Amerika werden die Leute dafür für Jahrzehnte ins Gefängnis gekarrt, jetzt erstmal. Könnt ihr durchlesen, welche Fälle. Das ist halt Industriespionage und halt ja staatliche Spionage, kann man nicht anders sagen. Türkische Truppen besetzen griechische Inseln. Kein Grund aus Ankara. Als ich das gelesen habe, hatte ich schon halb meine Flinte aus dem Schrank geholt und das Liederbuch mit den alten philohellenistischen Liedern und so, und wollte in den Freiheitskrieg ziehen für Griechenland. Stellt sich heraus, es geht nicht um irgendeine wirklich griechische Insel, sondern es geht um eine kleine Insel in dem Grenzfluss, dessen Name mir gerade entfallen ist. Verdammt nochmal, wie hieß der nochmal? Evros, genau. Also den wir auch in den letzten Monaten da als Brennpunkt gesehen haben, als es darum ging, dass der Erdogan gerne die ganzen Flüchtlinge, Migranten und was auch immer aus seinem Land losgeworden wäre. Da sind ja viele auch über diesen Fluss geflohen. Außerdem, was man hier nebenbei erfährt, ist, dass türkische Kampfbomber in den letzten Wochen wohl über Lesbos, Chios und Limnos geflogen sind, was auch schon eine ziemlich unverschämte Demonstration, so nach dem Motto, was wollt ihr denn machen, ist. Die NATO ist informiert von griechischer Seite aus. Der wird immer frecher, der Mann. Irgendwann wird das garantiert eskalieren, wenn das so weitergeht. Vor 90 Jahren sich die Griechen schon an die NATO gewandt. Und das ist dann schon ein Schritt. Das klingt ja nach einem Hilferuf oder so. Hilfe der Erdogan kommt. Ja gut, aber der Erdogan ist halt auch ein NATO-Mitglied, das ist ja das Problem. Also da diese Bruchlinie werden wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch schöner verfolgen können. Ja. Recep. Ja, die Türkei, die lässt die Muskeln spielen. Oje. Okay, jetzt kommen wir zu einem Thema, das es in sich hat. Ich habe ja schon öfters mal über am Rand erwähnt, wenn es um Finanzthemen geht, dass im Raum steht, eine Parallelwährung einzuführen. Und was das genau bedeutet, das möchte ich jetzt mal versuchen zu erklären. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen muss ich erstmal ein bisschen ausholen, um erstmal zu erklären, wie unser Geldsystem überhaupt funktioniert. Ich fasse mich auch ganz kurz. Aber das ist tatsächlich wichtig, um zu verstehen, was hier geplant ist. So. Unser Geldsystem funktioniert erstmal folgendermaßen. Ihr müsst euch drei Ebenen vorstellen. Ihr habt die Zentralbank, die Geschäftsbanken, ganz normale Banken und Unternehmen und Privatpersonen. Die drei Gruppen. Die Zentralbank und die Geschäftsbank, die haben einen Geldkreislauf in Euro. Das ist das Zentralbankgeld. Und die Geschäftsbanken und Unternehmen und Privatpersonen, die haben das Geld, was wir alle benutzen. So. Und es funktioniert folgendermaßen, dass die Banken zur Zentralbank gehen, dort notenbankfähige Sachen hinterlegen. Das können Staatsanleihen sein, Immobilienobligationen oder sonst was. Und dafür bekommen die Zentralbank Geld. Das kriegen sie, können sie, ja, das und das Geld, das können die multiplizieren mit einem gewissen Faktor und dann Kredit an Unternehmen und Privatleute geben. Und das ist das Geld, was wir jeden Tag benutzen. Und das einzige Geld, worauf wir Zugriff haben. Nur Geschäftsbanken und bestimmte Institutionen können Zentralbankgeld benutzen. So. Kreditschöpfung ist da ein Punkt und die Banken, die schöpfen quasi das Geld, was wir benutzen. Und die Zentralbank, die gibt immer gewisse Fenster vor, wie viel Geld den Banken zur Verfügung gestellt wird, wie viel Kredite die ausgeben dürfen, damit die Geldmenge in der Wirtschaft nicht zu viel wird. Weil sonst kriegen wir was? Inflation. So, und jetzt haben wir ja das Problem mit den ganzen Rettungsmaßnahmen, nicht nur durch die Finanzkrise. Ich nenne einfach mal das Offenmarktprogramm und das PSPP-Programm. Da wurden ja quasi diese notenbankfähigen Sicherheiten ausgeweitet bis zum Absurden. Und deswegen gibt es sehr viel Zugriff der Banken auf Zentralbankgeld und die können sehr viel Kredite vergeben zu theoretisch sehr günstigen Konditionen. Und rein theoretisch würde das ja natürlich zu einer Inflation führen, weil der Markt der Güter halt beschränkt ist. So. Das ist aber bis jetzt noch nicht passiert, aufgrund von ganz vielen verschiedenen Sachen. Was ich jetzt versucht habe zu erklären, ist, wie unser Finanzsystem grundlegend funktioniert. So. Also, nur die Banken haben Zugriff auf dieses Zentralbankgeld. Und was passiert jetzt? Jetzt wird gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn nicht nur die Banken ein Konto bei der Zentralbank haben, sondern wie wäre es, wenn die Bürger auch mit ein Konto bei der Zentralbank haben können? Die Bürger dürfen natürlich keine Kredite dann rausgeben. Das ist nicht der Sinn der Sache. Aber das steht halt im Raum. Warum steht das im Raum? Wir haben diesen Geldüberhang durch OMT, PSPP und die ganzen Programme. Und man muss halt irgendwas entwerten, sonst kommt es zu einer Inflation. Sichteinlagen oder Bargeldmengen entwerten ist sehr schwierig. Wie kann man das machen? Nur indem man quasi das Geld physisch aus dem Verkehr zieht. Oder ja, na gut, da gibt es auch andere Mechanismen, die will man aber nicht machen, weil die führen direkt zur Hyperinflation. Deswegen lassen wir die jetzt mal außen vor. Es geht ja darum, ein System zu schaffen, was unser System am Laufen hält und stabilisiert. So, und deswegen gibt es jetzt das Dualgeld-Framework des Internationalen Währungsfonds, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und der Europäischen Zentralbank. Das Thema verfolgt mich persönlich schon länger. Aber ich gebe jetzt einfach mal seit dem Jahr 2000. Im Jahr 2000 wurde das quasi eingeführt unter dem Begriff Dual Currency Board vom Internationalen Währungsfonds. Und seit dem Jahr 2017 wurde der Begriff Central Bank Digital Currency geprägt. Und darum geht es jetzt hier im Tiered CBDC Paper, Teil CBDC and the Financial System. Ist das eine dritte Ebene, oder? Nee, also was hier jetzt im Endeffekt gemacht wird, ist, dass man Zentralbankgeld als E-Cash quasi ausgibt. Also hier, Punkt 1. Alles Geld, was auf den Konten ist, wird eingefroren und dient quasi als notenbankfähige Sicherheit analog. Und ihr kriegt, man kriegt dann ein Äquivalent von E-Cash zur Verfügung gestellt auf dem Konto der Zentralbank. Das heißt, du kommst nicht mehr an das Geld auf deinem Bankkonto dran, sondern nur noch an das E-Cash. So. Dann gibt es einen Wechselkurs von E-Cash und Banknoten. Ich nenne es einfach immer Banknoten, weil das in den Papers auch immer so steht, in den deutschen zumindest. Es wird ein Wechselkurs festgelegt zwischen E-Cash und Banknoten und gleichzeitig wird ein negativer Zins fürs E-Cash und für alle Bargeldeinlagen quasi eingeführt, so damit es unattraktiv ist, nicht dieses E-Cash-System zu benutzen. Dann wird das E-Cash als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt, das heißt, du kannst deine Steuern nur darin zahlen und wenn du Verträge machst, dann muss das als Zahlungsmittel vereinbart sein und Banknoten gelten quasi nicht mehr als Zahlungsmittel. Ihr merkt schon, das Ganze hört sich ganz seltsam an und das kann auch irgendwie alles gar nicht sein, aber das ist halt ziemlich krass und deswegen mache ich das ja auch als Thema mal auf. Ja, wenn Bürger über eine Parallelwährung gesprochen wird, dann wird nämlich nicht erwähnt, dass man nur eine von diesen Währungen dann noch benutzen darf. Aber das ist jetzt wirklich der Punkt. Es gab ein anderes Modell, den E-Cash ohne Zins. Das war bis vor 2017 das Modell, wo dieses gehandhabt wurde, wo es einfach nur als reines Transaktions- und Zahlungsmittel war und wo der Bürger quasi freigestellt wurde, hier, nimm das, weil es so viel besser ist, so viel attraktiver. Der Staat kann Anreize führen, es geht schneller von der Zahlungsabwicklung und es ist sicherer und die ganzen Argumente, die ja immer genommen werden für elektronische Zahlungsmittel, die positiven Argumente, mit der ganzen Ägide, dass halt das unter staatlicher Kontrolle ist und deswegen besonders sicher. So, aber davon hat man sich halt jetzt schon länger verabschiedet und es wird jetzt halt quasi als weiteres zusätzliches Finanzinstrument, es kommen ja auch andere, angedacht einzuführen, um den Zentralbank- und den Geschäftsbankensektor zu stabilisieren. Wobei, wenn ihr es ja gemerkt habt, irgendwie werden die Geschäftsbanken in diesem Modell ziemlich außen vor gelassen, weil der Bürger ist direkt bei der Zentralbank, der Bürger benutzt nur noch Zentralbankgeld, wofür sind die Banken dann überhaupt noch da? Da gibt es halt noch sehr viele Sachen, die da zu klären sind. Die Lösungsansätze, die es gibt, natürlich als Verwalter, Treuhandverwalter von diesem Refinanzierungsvermögen und so weiter und so fort. Nur damit lässt sich ja nicht wirklich Geld verdienen. Ja, also es ist ein sehr seltsames System, was da angedacht ist. Und nochmal, das wird jetzt so, selbst der Hans-Werner Sinn redet mittlerweile darüber, wo ich mir denke, meine Güte, das wird wohl wirklich ernst gemeint. Das wird wirklich ernst gemeint. Vor allem, das ist ein Steckenpferd von der Christine Lagarde und die Christine Lagarde war ja beim Internationalen Währungsfonds und ist jetzt Chefin von der EZB. So, und jetzt haben wir das Working Paper vom Ulrich Binzai, wo das alles auch nochmal drinsteht mit Pro- und Kontra-Sachen. Und ja, wenn wir jetzt zum nächsten gehen, dann sieht man mal, wie sieht denn die internationale Situation aus. Es ist nämlich schon so, dass dieses Central Bank Digital Cash System teilweise es schon in Anwendung gibt in manchen Zentralbanken. Tatsächlich werden jetzt schon 10% von den Refinanzierungssachen in China über das sogenannte Digital Currency Electronic Payment System seit 2019 abgewickelt. Und das System funktioniert sehr ähnlich, wie ich es gerade beschrieben habe. Also quasi nur nicht, du darfst weiterhin das normale Geld benutzen. Es ist ein wirkliches Parallelsystem und kein Parallelsystem, wo du nur noch eine Währung hast, die du wirklich benutzen darfst als Privatperson. Natürlich wäre das der nächste logische Schritt, das in China auch so zu machen. Allerdings ist das Banksystem in China anders und funktioniert auch anders, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich habe jetzt vom westlichen Finanzsystem geredet. China sagt, dass es so funktioniert, aber es funktioniert ganz anders in China. So, und in diesem Paper hier von der Bank für internationalen, in dieser Umfrageauswertung von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich kommt halt raus, dass 20% aller Banken jetzt schon ein aktives Programm haben, um eine Pilotierung eines Electronic Cash Systems mit Zentralbankgeld für die normale Bevölkerung in welchem Rahmen auch immer zu machen. Es gibt da ja verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Der Trend geht auf jeden Fall in die Richtung, dass die Banken sagen, innerhalb der nächsten 5 Jahre kann es sein, dass bis zu 20% aller Transaktionen schon über ein System auf Zentralbank- und Geschäftsbankebene abgewickelt werden, was dann als Grundlage dienen würde, das ausrollen zu können innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre für eine generelle Bevölkerung. Nochmal, es gibt da verschiedene Ansätze international, aber diesen Ansatz für den Euroraum, den ganzen Euroraum, zu sagen, hier, du benutzt jetzt nur noch den E-Euro, EE-Euro oder was auch immer sie sich da ausdenken, vielleicht holen sie den EQ ja wieder aus der Schublade hervor. Das wäre schon ein ganz schöner Klopper. So, und nun ja, die alternative Lage wäre halt eine Inflation von über 15% über die nächsten 15 Jahre, was natürlich auch extreme Auswirkungen hätte. Ja. Oder andere Sachen, andere Notmaßnahmen, weil die Situation einfach so dermaßen aus dem Ruder gelaufen ist mit der Geldmenge, ja, dass wenn die Banken Leuten mehr Kredit zur Verfügung stellen, dann können die höhere Preise zahlen und können halt andere Leute überbieten. Und so steigen die Preise, einfach mal ganz platt gesagt. Ja, und deswegen ist die Inflation mehr oder weniger vorprogrammiert und das wollen wir ja nicht. Wir haben ja einen Inflationskorridor von 2%, den wir einhalten wollen. Ja, und ja. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Ich finde das persönlich extrem krass zu sagen, ihr dürft das Bargeld nicht mehr benutzen und dürft nur noch neue Verträge in dieser Währung machen und kommt auch an eure Ersparnisse nur noch über einen gewissen Zeitraum auf dem Umweg über diese elektronische Währung dran. Ja, Währung ist ja so mit das letzte Machtmittel von so einem Staat. Ne? Oder wissen die um die Gefahr, die von Mistgabeln und Fackeln ausgeht? Ja, deswegen meine ich auch, das ist hochbrisant, ja, dass das halt wirklich, und das ist jetzt nicht schwer zu finden, ja, ich muss sagen, ich habe mich vor Jahren damit befasst, unter diesem ganz anderen Ansatz, den alten Ansatz, aber seit 2017 geht die Diskussion halt wirklich in eine ganz andere Richtung. Aber gut, das hat halt auch was damit zu tun, dass das Finanzsystem so gekippt ist. Läuft das denn auch auf ein Verschwinden von Bargeld hinaus oder wie verstehst du das? Ja, das geht ja physisch nicht. Aber was du machen kannst, okay. Du kannst sagen, ihr dürft das Bargeld nicht mehr benutzen, aber ihr dürft es halt als Sicherheit hinterlegen und dafür bekommt ihr das E-Cash. Ja, so gesehen finde ich das nicht so schlecht, wenn der Bürger auch einen Zugriff auf einfach sagen, okay, wir machen jetzt einen Schnitt, E-Cash, zack, oder wir ändern den Wechselkurs, wir ändern den Zinssatz. Das ist es ja. Es ist so eine wahnsinnige Konstruktion. Wenn man das wirklich macht, dann ist alles möglich. Ich bin immer noch für die Fight Club-Lösung. Und im Hintergrund. Also ich muss wirklich sagen, so eine, diese Sache ist Fight Club-Territorium von der Dimension her. Ja, auch in Corona-Zeiten können wir ja nur noch in Superlativen reden, aber das ist schon ein ganz schöner Klopper. Bei den Weltraumaffen habt ihr zuerst gehört. Vor 3 Wochen eine Pressekonferenz, wo es nochmal von der EZB super gelobt wurde und als zukunftsfähiges Modell gepriesen wurde, sowas. Können wir den Punkt Kaffee handeln? Jetzt können wir es den Leuten ja sagen in Folge 301. Where is my mind? Es war von Anfang an nur unser Ziel, den Film Fight Club Realität werden zu lassen. Deswegen auch der Name. Ja, das ist ja der Punkt. Was passiert denn mit dem Fight Club, wenn dann Stromausfall ist und du kommst an deinen E-Cash nicht ran und sowas? Ja, das sind halt alles so Sachen, die halt nur noch am Rand mich einfach mit Brettpit sind. Bei irgendwas. Und prügelst dich im Dunkeln. Fight Club im Wald, geht in den Wald, macht Fight Club im Wald. Das ist schon immer die Dystopie gewesen, ne? Mit einem ELP ist alles vorbei. Es ist halt auch harter Tobak, ne? Es ist harter Tobak. Das sind Sachen, die man sich nicht hätte vorstellen können. Aber einen Negativzinssatz auf multinationaler Ebene hätte sich auch keiner vorstellen können. Ja, es sind einfach, das System ist halt so. Das ist halt, dass es überhaupt noch funktioniert. Wenn du dem heroinsüchtigen Casino-Spieler sagst, übrigens, du kannst dir so viel Geld nehmen, wie du willst. Spiel einfach weiter. Das wird nicht dazu führen. Es ist ein Wunder, dass es immer Stabilisierungsmaßnahmen gibt, die anscheinend funktionieren. So. Das ist ein Wunder eigentlich. Apropos Stabilisierungsmaßnahmen, ja. Dann gehen wir mal in den Weltraum. Space Plane Microwave Power Beam Experiment. Wow. Hier, das ist nämlich auch so eine tolle Sache. Ne? X-37B. Ja, das ist auch eine Sache. Vor 10 Jahren war es, das gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Verschwörungstheorie. Das kann sich an, wenn das alles UFOs, ne? Ja. Also das ist im Endeffekt ein Space Shuttle, der US Air Force, jetzt ist es vielleicht bei der US Space Force, das weiß man nicht so ganz. Es ist eine Drohne, ein Space Shuttle Drohne. Das fliegt halt seit Jahrzehnten in mehreren Versionen, die es wohl gibt. Wie viele Versionen es gibt, das weiß man nicht, weil es halt immer noch mehr oder weniger geheim ist. Es wurde halt nur gesagt, okay, das gibt es. Und es gibt jetzt halt auch Kooperationen und wir wollen ja auch ein bisschen positive PR machen. Deswegen, wenn jetzt sowieso schon klar ist, dass es das dann können wir ja mal ein paar Sachen preisgeben, was wir da machen. Weil was da gemacht wird, ist geheime Militärforschung, geheime Militärsatelliten werden gewartet oder werden ausgelassen von den Dingern. Es gibt auch Szenarien, wo man gegnerische Satelliten mit dieser Drohne quasi außer Gefecht setzen kann, logischerweise. Also es gibt sehr viele interessante Anwendungsmöglichkeiten. Und man munkelt halt, dass sie 3 oder 4 von den Dingern jederzeit im Orbit haben. Aber das ist wirklich Mutmaßung. Jetzt, weil das alles sehr geheim ist. Und natürlich ist das die X-37B und da gibt es wahrscheinlich auch schon Nachfolgemodelle, weil das ist quasi das Modell von vor 20 Jahren. Aber ein interessantes, also das nur zum Hintergrund, eine interessante Sache, die jetzt vorgetragen haben, ist die Mikrowellentechnologie, die jetzt weiter erproben wollen, die allerdings schon einen Industriereifegrad hat, dass man die jetzt schon quasi Field-Testen macht. Ja, was passiert da? Die X-37B, die ist im Orbit und über ein Energiesammlungs- und Umwandlungsverfahren wird quasi ein Mikrowellenstrahl, wie bei SimCity übrigens, ne, quasi durch die Atmosphäre geschossen und die trifft dann eine Drohne oder ein Flugzeug oder ein anderes Militärgerät und lädt die Batterie auf oder gibt den Strom, um weiter zu funktionieren. Und das ist nur eine Anwendungsmöglichkeit. Sehr interessant, ein Artikel, wo diese Forschung an dieser Technologie und die Tests, die es in der Vergangenheit gab und die zivile Nutzung und die militärische Nutzung ein bisschen aufgeschlüsselt wird, kann ich einfach mal ganz empfehlen. X-37B, allgemein sehr interessantes Thema. Ja, also Price, du sagst also... Was sind denn jetzt mit den Mikrowellenbeam gemacht? Ja, du meinst also hier, dass die Mikrowelle bei mir zu Hause Flugzeuge auftanken kann? Das glaube ich nicht. Ja, es gibt halt eine Technik, die ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen kann. Das wäre vielleicht mal ein Fall für Thunderfoot, was weiß ich, oder Thundercuck, wie man es auch mal nennt. Und ja, also ich meine, die Tests, ich habe es ja gesagt, das hat Industriereife erreicht, ja, und die Sache ist jetzt die, dass sie halt Feldtests starten können. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht der erste Test ist, den die mit der X-37B oder den Nachfolgemodellen gemacht haben. Und die gehen davon aus, dass der Test jetzt auf jeden Fall erfolgreich sein wird. Und deswegen reden die da auch öffentlich drüber. Aggressive Mikrowellenkriege, das wird die Zukunft sein, ja. Mikroaggression. Da kann man sich während des Krieges was zu essen warm machen. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Also halt, stopp, ich mache mir gerade meine Nudeln warm, wir können noch nicht fliegen. Dann hängst du die aus dem Fenster raus. Hallo, hier. Keine Ahnung, beleidigen den aktuellen Präsidenten von Amerika. Ey, der ist ein Penner und dann, ja. Ja, übrigens, sehr gutes Reveal, danke Chris. Ja, Babylon Bee, eine Satire-Magazin-Webseite. Infographic, fight back against wokeness with more gendered language. Ach ja, es ist super. Ja, so Stewardess ist schwarz-weiß, so das Bild, so mit so einem Kreuz, so durchgestrichen, schlecht. Nein, anstatt Stewardess sagt man Plain Wench, eine Flugzeugfrau. Ah ja, Wench ist halt irgendwie, was ist Wench auf Deutsch? Irgendwie nicht Schlampe, aber eine Stufe. Ja, das sind so Schlüssel wäre Wrench. Ja. Nee, das ist... Also Schlampe im Sinne von schlampig sein und nicht irgendwie nuttig sein, sondern halt so... Ja, meistens ist hier so saucy wench, sind hier die Schankmeiden in irgendwelchen Mittelalter. Es ist halt eine runtermachende Bezeichnung für eine Frau, so. Ja, also der Hintergrund war ja der, dass Leo sagt, ja, auf die Diversity Speech ja sowieso schon auf dem Trip ist und die haben wieder was, halt quasi so ein Bild rausgetwittert, was halt um die Welt gegangen ist, wo die halt zum Beispiel, man soll nicht sagen Spokesman, sondern Spokesperson und verschiedene andere Beispiele, die viel, sehr viel weniger Sinn gegeben haben, dass man halt inklusive Sprache benutzen soll und quasi als Ermahnung an die Welt. The Preacher Man. Und so dabei. Die quasi von Babylon Bee parodiert, indem die ein eigenes Bild gemacht haben, Fight Back Against Gender Neutral Language with the Most Gendered Language Possible. Und in dem Stil, wo die es auch gemacht haben, hier den alten Namen links durchgestrichen und rechts das neue. Das erste finde ich schon sehr gut. Nurse, also Krankenschwester, Female, almost Doctor. So. Das ist nicht ganz Ärztin. Stewardess, Plain Mensch. Ja. Doctor, Medicine, Man, Uga Uga. Letter Carrier, Male Man, oh mein Gott. Male Man, aber Presidute finde ich ja gut. Also, Husband ist aber normal, Master einfach, das passt schon. Ja. Ja. Master ist natürlich Preacher Man. Ne? Science, sehr gut. Mansplainer. Mansplainer. So. Video Game Character Option for Girl. Dealer. Das muss auch wieder nur jemand erfinden, der keine Ahnung von Spielen hat. Manager, Bossman, Housekeeper, Wife. Geil. Secretary, Phone Answering, Lady. Oh, Lady, ist aber nett. Ja, aber ich finde, der Witz hat seinen Willkommen überbeansprucht. So. Spätestens ab der Hälfte. Ja, ja. Wir so. Das natürlich komplett, ist ja selbstverständlich klar. Ne? Und bevor wir jetzt alle nach Hause oder in den Wald gehen, wollte ich euch nochmal den Kanal hier ans Herz legen, zumindest den Leuten, die Interesse an Geschichte haben. Es gibt ja viele so History-YouTuber inzwischen und die machen eigentlich alle dasselbe, die Schlacht von Cannae und die 300 Spartaner und Napoleon. Und hier haben wir jemanden, der macht irgendwie sein eigenes Ding und kriegt da nicht wirklich viel Aufmerksamkeit für. Wie man hier sieht, 265 Aufrufe auf sein letztes Video. Und das ist eigentlich echt eine Schande, weil der Daniel Thurber macht sich echt viel Arbeit. Er hat jetzt eine Serie am Laufen seit längerer Zeit über die Stadtgeschichte von New York. Also hier dieses Curious Case of Dietrich Knickerbocker, was hier angezeigt wird als Empfehlung, ist sicherlich ein guter Punkt, um einzusteigen vielleicht mal. Oder auch dieses Are You Ready for Some Baseball ist sehr interessant. Wie haben die Leute Baseballspiele verfolgt, bevor es Radio gab in New York? Und da gab es wirklich riesige Apparate, in denen sich die Leute überboten haben, um sogar teilweise mit Puppen und Lichtern halt den Stand des Spiels darzustellen. Ich finde, der hat ein super gutes Auge und der hat viel zu wenig Views und es würde mich freuen, wenn ja, einfach da mal ein paar mehr Leute reingucken und vielleicht ihm auch mal ein Grinsen mit ein paar Views aufs Gesicht zaubern würden. Ja, Paul, ich, das ist echt. Auf jeden Fall nicht affiliiert, okay. Affiliiert, oh mein Gott, nein. Affiliiert, nein. Billie Eilish Coloring Book. Aha. No, zum Abschluss noch ein bisschen Unfug. Das ist hier ein Erzeugnis aus der Clownswelt. Ein Malbuch für Erwachsene mit Billie Eilish. Also speziell für Feministinnen wahrscheinlich, die damit ihren Stress. Also wenn du es gerade nicht so eilig hast, dann kannst du kannst es für 5 Werktage drauf warten auf deinen. Ajo. Auf dein Do you auf dein like Malbuch. Listening to US UK music? What do you often do in your free time? Are you a big fan of Billie Eilish and you never want to miss anything about her? If yes, this book is definitely designed for you. Ich denke, die Chinesen haben halt alle möglichen verrückten Ideen. Und wenn du sein Englisch auch, ne? Hast du Farbstifte und Stress und du weißt nicht, wohin damit? Ja, meint ihr, das ist Bootleg Billie Eilish oder wie? Ja, aber kriegen auf jeden Fall. Da kriegen wir noch einen Strike hier für die Werbung. Ja, man kann es ja hier nicht ausmalen. Tja, Also ich kann mir schon aufmalen, wie das aussieht. In okay, ja, gut. Also, ich male das in ganz düsteren Farben, das Bild unserer Gesellschaft. An diesen Tagen, also ich meine, Abel empfiehlt ja ständig irgendwelche Bücher, aber ich war noch nie so sehr, fand es noch nie so schade, dass wir keinen Amazon Affiliate haben wie heute. Also, ich meine, hier könnten wir jetzt die dicken Billie Eilish-Bugs machen. Ne? Also ich meine, unsere Zuschauer, die haben, glaube ich, eine Menge Stress so mit dem ganzen Kulturmarxismus und so. Ja. Und wie man in dieser heutigen Zeit mit der großen Geschwindigkeit noch richtig in den Wald gehen soll und da so ein bisschen ausmalen. Mir lohnt sich das noch nicht. Ich habe nur grau, mausgrau und braun. Ist dieser Billy Idol jetzt eigentlich trans oder was muss man sich da vorstellen? Ich glaube schon, ja. Ich finde, das ist auch ein Schwarz-Weiß ganz schön. Das muss man gar nicht ausmalen. Aber ich bin enttäuscht, dass es das nicht als E-Book gibt. Oh Mann, da kannst du einzelne Flächen so Backlink ausfüllen. Ne? Ja, genau. Geht das auch schneller ein bisschen so. Aber auch mit Gradient und so. Also das alles kann ich schon. Tolle Sache. Aber das machen die Leute wahrscheinlich nicht in Gelb, weil die alle gelbe Angst haben, die hören. Ja, aber was ist mit Leuten, die beim Malen von so Stress-Relieving Coloring-Books da Stress bekommen, weil sie mit den Farben nicht so klarkommen und dann über die Flächen ausmalen? Wir brauchen die Schnitzen ab und alles, ne? Die kaufen sich dann gleich das nächste, damit der Stress wieder. Ja, wie viele kannst du auf einmal kaufen? Bestimmt 10, oder? Komm, mach mal. Also das Ding ist, ihr müsst jetzt eine von den zwei Sachen machen. Also entweder ihr schaut euch ein Video von Daniel Thurber auf Bookworm History an, das ist kostenlos und macht euch Spaß, oder ihr müsst dieses Buch bestellen und ausmalen und das beim nächsten Mal hochladen, damit wir es bewerten können. Ja, Kinder, also, mein Bonus könnte der Billy Eilish ein Blackface malen. Allein das ist vielleicht wert für mich. Okay. Sanakan meint, der würde sich noch für das Hörbuch interessieren. Sehr gut, okay. Viele Farben. Ich glaube, wir haben gerade. Bob Ross malt Billie Eilish. Ja, wenn der nicht tot wäre, müsste man es eigentlich jetzt als Crossover. Marvel kann heimgehen mit dem größten Crossover aller Zeiten. Tja, ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich, die Hufeisentheorie endgültig bewiesen. Tja. Also, Eilish ist der Nasen, der Nagel, der es an der Wand festhält, oder wie? Genau. Der intersektionelle Nagel. Das Christentum hat übrigens das Crossover erfunden, also nur damit ihr wisst. Ja, das waren die Billie Eilish-Affen. Macht's gut, geht in den Wald, malt euch eine schöne Zukunft aus. Zum Stressabbau. Schöne neue Zukunft. Echte Musik von dieser völlig talentlosen Tante. Habt viel Spaß an der frischen Luft und nicht vergessen, tragt eure Masken im Herzen. Im Herzen vor allen Dingen. Oh Mann. Where is my mind? Zerschmettert. Zerschmettert, was der freie Dienst. Zerschmettert, was ihr schadet. Genau. Sein Name war Dr. Rhubarb. Meinungsfreiheit.